Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. In alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte einmal ein König. Der hatte wunderschöne Töchter. Die jüngste von ihnen war so schön, dass die Sonne selber, die schon so vieles gesehen hatte, sich wunderte, so oft sie in ihr Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse war ein großer dunkler Wald und mitten darin, unter einer alten Linde, war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, ging die jüngste Prinzessin hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf. Das war ihr liebstes Spiel. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter geradewegs in den Brunnen fiel. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen, aber die Kugel verschwand und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing die Prinzessin an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Als sie so klagte, rief ihr plötzlich jemand zu: »Was hast du nur, Königstochter? Du schreist ja, dass ich einen Stein erbarmen möchte.« Sie sah sich um, woher die Stimme kam. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist's, alter Wasserpatscher«, sagte sie. »Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist.« »Sei still und weine nicht«, antwortete der Frosch. »Ich kann wohl helfen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielzeug wieder heraufhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie, »meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.« Der Frosch antwortete: »Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst und ich dein Geselle und Spielkamerad sein darf, wenn ich an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen darf, dann will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel heraufholen.« »Ach ja«, sagte sie, »ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst.« Sie dachte aber, der einfältige Frosch mag reden, was er will. Der sitzt doch im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein. Als der Frosch das Versprechen der Königstochter erhalten hatte, tauchte er seinen Kopf unter, sank hinab und nach einem Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war sehr erfreut, als sie ihr schönes Spielzeug wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. »Warte, warte«, rief der Frosch, »nimm mich mit, ich kann nicht so schnell laufen wie du.« Aber was half es ihm, dass er ihr sein Quack-Quack so laut nachschrie, wie er nur konnte. Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte den Frosch bald vergessen. Am anderen Tag, als sie sich mit dem König und allen Hofleuten zu Tische gesetzt hatte und eben von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam plitsch, platsch, plitsch, platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief: »Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Sie lief und wollte sehen, wer draußen war. Als sie aber aufmachte, saß der Frosch vor der Tür. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und fürchtete sich. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach: »Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Ach nein«, antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« »Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Als ich deshalb weinte, hat sie mir der Frosch heraufgeholt.« und weil er es durchaus verlangte, versprach ich ihm, er solle mein Spielgefährte werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser käme. Nun ist er draußen und will zu mir herein.« Da klopfte es zum zweiten Mal und eine Stimme rief, »König Tochter Jüngste, mach mir auf!« »Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt? Bei dem kühlen Brunnenwasser, Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Da sagte der König, »Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf.« Sie ging und öffnete die Tür. Da hüpfte der Frosch herein und hüpfte ihr immer nach, bis zu ihrem Stuhl. Dort blieb er sitzen und rief, »Heb mich hinauf zu dir!« Sie zögerte, bis es der König endlich befahl. Als der Frosch auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da saß, sprach er, »Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein heran, damit wir gemeinsam essen können.« Der Frosch ließ sich's gut schmecken, ihr aber blieb fast jeder Bissen im Halse stecken. Endlich sprach der Frosch, »Ich habe mich satt gegessen und bin müde. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein seidenes Bettlein zurecht.« Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie sich nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber wurde zornig und sprach, »Wer dir geholfen hat, als du in Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.« Da packte sie den Frosch mit zwei Fingern, trug ihn hinauf in ihr Kämmerlein und setzte ihn dort in eine Ecke. Als sie aber im Bette lag, kam er gekrochen und sprach, »Ich will schlafen so gut wie du. Heb mich hinauf, oder ich sag deinem Vater.« Da wurde sie bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn gegen die Wand. »Nun wirst du Ruhe geben«, sagte sie, »du garstiger Frosch.« Als er aber herabfiel, war er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Er erzählte ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie mitsammen in sein Reich gehen. Und wirklich, am anderen Morgen kam ein Wagen herangefahren, mit 8 weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußenfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten. Hinten auf dem Wagen aber stand der Diener des jungen Königs. Das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so gegrämt, als sein Herr in einen Frosch verwandelt worden war, dass er 3 eiserne Bänder um sein Herz hatte legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Der Wagen sollte nun den jungen König in sein Reich bringen. Der treue Heinrich hob ihn und seine junge Gemahlin hinein, stellte sich wieder hinten hinauf und war voll Freude über die Erlösung seines Herrn. Als sie ein Stück des Weges gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als ob etwas zerbrochen wäre. Da drehte er sich um und rief, »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt und in einen Frosch verzaubert ward.« Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche. Doch es waren nur die Bänder, die von dem Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr nun erlöst und glücklich war. Frau Holle. Eine Witwe hatte 2 Töchter. Davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule, weil sie ihre eigene Tochter war, viel lieber. Und die andere, die schöne und fleißige, musste all die Arbeit tun und das Aschenputtel im Hause sein. Das arme Mädchen musste sich täglich auf die große Straße an einen Brunnen setzen und musste so viel spinnen, dass ihm das Blut aus den Fingern sprang. Nun trug es sich zu, dass die Spule einmal ganz blutig war. Da bückte es sich damit in den Brunnen und wollte sie abwaschen. Die Spule sprang dem Mädchen aber aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Die schimpfte aber so heftig und war so unbarmherzig, dass sie sprach: »Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder herauf!« Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück und wusste nicht, was es machen sollte, und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich kam, war es auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Das Mädchen lief über die Wiese und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief: »Oh, zieh mich raus, sonst verbrenn ich, ich bin schon längst ausgebacken.« Da holte es mit dem Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. Der hing voll mit Äpfeln und rief ihm zu: »Oh, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif.« Da schüttelte es den Baum und die Äpfel fielen so herunter, als würden sie vom Himmel regnen, und es schüttelte, bis keiner mehr oben war. Und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es wieder weiter. Irgendwann kam es zu einem kleinen Haus. Daraus guckte eine alte Frau. Weil es aber so große Zähne hatte, bekam das Mädchen Angst und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach: »Was fürchtest du dich, liebes Kind? Bleib bei mir. Wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich tun willst, soll es dir gut gehen. Du musst nur gut Acht geben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt. Darum sagt man überall, wenn es schneit, die Frau Holle macht ihr Bett. Ich bin die Frau Holle.« Weil die Alte ihm so gut zusprach, so fasste sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es besorgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit und schüttelte ihr das Bett immer gewaltig auf, dass die Federn wie Schneeflocken umherflogen. Dafür hatte es auch ein gutes Leben bei ihr. Kein böses Wort fiel, und alle Tage gab es Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeit lang bei der Frau Holle. Da wurde es traurig, und anfangs wusste es selbst nicht, was ihm fehlte, doch dann merkte es, dass es Heimweh war. Obwohl es ihm hier gleich viele tausendmal besser ging als zu Hause, so hatte es doch ein Verlangen, zurückzukehren. Schließlich sagte das Mädchen: »Wenn es mir auch noch so gut hier bei dir geht, so kann ich doch nicht länger bleiben. Ich muss wieder zu den Meinigen.« Die Frau Holle sagte: »Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause verlangst. Und weil du mir so treu gedient hast, so will ich dich höchstpersönlich wieder hinaufbringen.« Sie nahm das Mädchen bei der Hand und führte es durch ein großes Tor. Das Tor ging auf, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, so dass es über und über davon bedeckt war. »Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist«, sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf wurde das Tor verschlossen, und das Mädchen befand sich oben auf der Welt, nicht weit vom Haus seiner Mutter entfernt. Und als es in den Hof kam, saß der Hahn auf dem Brunnen und rief: »Kikeriki, Kikeriki, unsere Goldmarie ist wieder hier!« Da ging es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, wurde es von ihr und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen Reichtum gekommen war, wollte sie der anderen, der hässlichen und faulen Tochter, gern dasselbe Glück verschaffen. Die Faule musste sich an den Brunnen setzen und spinnen. Und damit ihre Spule auch blutig wurde, stach sie sich in den Finger und kratzte sich die Hand an der Dornhecke auf. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie gelangte, wie die fleißige Tochter, auf die schöne Wiese und ging auf demselben Weg weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder, »Oh, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken.« Die Faule aber antwortete, »Tja, als ob ich Lust hätte, mich schmutzig zu machen.« Und ging einfach weiter. Bald darauf kam sie zu dem Apfelbaum, der rief, »Oh, schüttle mich, wir Äpfel sind alle miteinander reif!« Sie antwortete aber, »Das könnte dir so passen. Nein, warum sollte ich? Es könnte mir einer der Äpfel auf den Kopf fallen. Kopf hoch, Bäumchen, ohne mich!« Und wieder ging sie weiter. Als sie zum Haus der Frau Holle kam, fürchtete sich die Faule nicht, weil sie schon von ihren großen Zähnen gehört hatte. Nein, sie war sofort damit einverstanden, für Frau Holle zu arbeiten. Am ersten Tag gab sie sich die größte Mühe, war fleißig und gehorchte der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold, das sie ihr schenken würde. Am zweiten Tage aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten Tag noch mehr, da wollte sie morgens gar nicht mehr aufstehen. Sie machte auch nicht das Bett von Frau Holle. Sie machte auch nicht das Bett von Frau Holle, wie es sich hier gehörte, und sie schüttelte es nicht, dass die Federn aufflogen. Das wurde der Frau Holle bald zu bunt. Sie wollte die Faule wieder loswerden. Die Faule war damit sehr einverstanden und dachte, nun würde der Goldregen kommen. Ja, die Frau Holle führte sie auch zu dem Tor. Als sie aber darunter stand, wurde statt des Goldes ein großer Kessel voll Pech ausgeschüttet. »Das ist zur Belohnung für deine Dienste«, sagte Frau Holle und schloss das Tor zu. Da kam die Faule nach Hause, aber sie war ganz mit schwarzem, klebrigem, ekligem Pech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen rief, als er sie sah, »Kikeriki! Kikeriki! Unsere Pechmarie ist wieder hier!« Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Es war einmal eine arme Frau, die brachte ein Söhnlein zur Welt, und weil das Baby, als es geboren wurde, eine Glückshaut hatte, wurde ihm vorausgesagt, es werde später einmal die Tochter des Königs zur Frau bekommen. Es trug sich zu, dass der König bald darauf ins Dorf kam, und niemand wusste, dass es der König war. Und als er die Leute fragte, was es Neues gebe, so antworteten sie, »Es ist in diesen Tagen ein Kind mit einer Glückshaut geboren worden. Es ist ihm auch vorausgesagt worden, mit 14 Jahren soll er die Tochter des Königs zur Frau haben.« Der König, der ein böses Herz hatte und sich über die Weissagung ärgerte, ging zu den Eltern, tat ganz freundlich und sagte, »Ihr armen Leute, überlasst mir euer Kind, ich will es versorgen.« Anfangs weigerten sie sich. Da aber der fremde Mann viel Geld dafür bot und sie dachten, »Es ist ein Glückskind, es muss doch zu seinem Besten sein«, so willigten sie ein und gaben ihm das Kind. Der König legte es in eine Schachtel und ritt damit weiter, an einem Fluss entlang, bis er zu einer Stelle kam, wo der Fluss sehr tief war. Da warf er die Schachtel hinein und dachte, »Von dem unerwarteten Prinzen habe ich meine Tochter befreit.« Die Schachtel aber ging nicht unter, sondern schwamm wie ein Schiffchen, und es drang auch kein Tröpfchen Wasser hinein. So schwamm sie bis kurz vor die Hauptstadt des Königreiches. Dort stand eine Mühle, an dessen Wehr sie hängen blieb. Ein Mahlbursche, der glücklicherweise dastand und die Schachtel bemerkte, zog sie mit einem Haken heran und glaubte, große Schätze zu finden. Als er sie aber aufmachte, lag ein schöner Knabe darin, der ganz frisch und munter war. Er brachte ihn zu den Müllersleuten, und weil diese keine Kinder hatten, freuten sie sich sehr und sprachen: »Ach, Gott hat es uns beschert!« Sie pflegten den Findling, und er wuchs mit allen Tugenden heran. Ihm fehlte es an nichts. Es trug sich zu, dass der König einmal bei einem Gewitter in die Mühle hineinging und die Müllersleute fragte, ob der große Junge ihr Sohn wäre. »Nein, es ist ein Findling. Er ist vor 14 Jahren in einer Schachtel bis zur Mühle getrieben. Der Mahlbursche hat ihn aus dem Fluss gezogen.« Da merkte der König, dass es niemand anderes als das Glückskind war, das er ins Wasser geworfen hatte, und er sprach: »Ihr guten Leute, könnte der Junge nicht einen Brief an die Frau Königin bringen? Ich will ihm auch 2 Goldstücke zum Lohn geben.« »Wie der Herr König gebietet«, antworteten die Leute und baten den Jungen, sich bereit zu halten. Da schrieb der König einen Brief an die Königin, worin stand: »Sobald der Knabe mit diesem Schreiben angelangt ist, soll er getötet und begraben werden, und das alles soll geschehen sein, bevor ich zurückkomme.« Der Knabe machte sich mit diesem Brief auf den Weg, verirrte sich aber und kam abends in einen großen Wald. In der Dunkelheit sah er ein kleines Licht, ging darauf zu und gelangte zu einem Häuschen. Als er hineintrat, saß eine alte Frau beim Feuer ganz allein. Sie erschrak, als sie den Knaben erblickte, und sprach: »Oh, wo kommst du her und wo willst du hin?« »Ich komme von der Mühle«, antwortete er. »Ich will zur Frau Königin, der ich einen Brief bringen soll. Weil ich mich aber in dem Wald verirrt habe, so wollte ich hier gern übernachten.« »Ach, du armer Junge«, sprach die Frau, »du bist in ein Räuberhaus geraten, und wenn sie heimkommen, so bringen sie dich um.« »Mag kommen, wer will«, sagte der Junge. »Ich fürchte mich nicht. Ich bin aber so müde, dass ich nicht weiter kann.« Und schon streckte er sich auf der Bank aus und schlief ein. Bald danach kamen die Räuber und fragten zornig, was da für ein fremder Knabe liegt. »Ach«, sagte die Alte, »es ist ein unschuldiges Kind. Es hat sich im Wald verirrt, und ich habe es aus Barmherzigkeit aufgenommen. Es soll einen Brief an die Frau Königin bringen.« Die Räuber schnappten sich den Brief und lasen ihn. Und es stand darin, dass der Knabe sogleich, wenn er ankäme, sollte ums Leben gebracht werden. Da empfanden die hartherzigen Räuber Mitleid, und der Anführer zerriss den Brief und schrieb einen anderen. Und es stand darin, sobald der Knabe ankäme, sollte er sogleich mit der Königstochter vermählt werden. Sie ließen ihn dann ruhig bis zum nächsten Morgen auf der Bank liegen, und als er aufgewacht war, gaben sie ihm den Brief und zeigten ihm den richtigen Weg zum Schloss. Die Königin las den Brief und machte alles so, wie es darin stand. Sie ließ ein prächtiges Hochzeitsfest vorbereiten, und die Königstochter wurde mit dem Glückskind vermählt. Und weil der Jüngling schön und freundlich war, so lebte sie vergnügt und zufrieden mit ihm. Nach einiger Zeit kam der König wieder in sein Schloss und sah, dass die Weissagung erfüllt und das Glückskind mit seiner Tochter verheiratet war. »Wie ist das zugegangen?« sprach er. »Ich habe in meinem Brief einen ganz anderen Befehl erteilt.« Da reichte ihm die Königin den Brief und sagte, er möchte selbst sehen, was darin steht. Der König las den Brief und merkte sofort, dass er mit einem anderen vertauscht worden war. Er fragte den Jüngling, wie es mit dem anvertrauten Briefe zugegangen wäre, warum er einen anderen dafür gebracht hätte. »Ich weiß von nichts«, antwortete er. »Er muss mir in der Nacht vertauscht worden sein, als ich im Wald geschlafen habe.« Voll Zorn sprach der König: »So leicht werde ich es dir nicht machen. Wer meine Tochter haben will, der muss mir aus der Hölle 3 goldene Haare vom Haupte des Teufels holen. Bringst du mir, was ich verlange, so sollst du meine Tochter behalten.« Damit hoffte der König, ihn auf immer loszuwerden. Das Glückskind aber antwortete: »Die goldenen Haare will ich wohl holen. Ich fürchte mich vor dem Teufel nicht.« Darauf nahm er Abschied und begann seine Wanderschaft. Der Weg führte ihn zu einer großen Stadt, wo ihn der Wächter am Stadttor ausfragte, was er für einen Beruf habe. »Mein Beruf? Ich weiß alles«, antwortete das Glückskind. »So kannst du uns einen Gefallen tun«, sagte der Wächter. »Wenn du uns sagst, warum unser Marktbrunnen, aus dem sonst Wein herauskam, jetzt trocken geworden ist und nicht einmal mehr Wasser hergibt.« »Das sollt ihr erfahren. Wartet nur, bis ich wiederkomme.« Da ging er weiter und kam vor eine andere Stadt. Da fragte der Torwächter ihn auch wieder aus. »Was hast du für einen Beruf?« »Ich weiß alles«, antwortete er. »So kannst du uns einen Gefallen tun und uns sagen, warum ein Baum in unserer Stadt, der sonst goldene Äpfel trug, jetzt nicht einmal mehr Blätter hat.« »Das sollt ihr erfahren. Wartet nur, bis ich wiederkomme.« Da ging er weiter und kam an einen breiten Fluss, über den er hinüber musste. Der Fährmann fragte ihn, was für ein Gewerbe er betreibe und was er wüsste. »Ich weiß alles«, antwortete er. »So kannst du mir einen Gefallen tun«, sprach der Fährmann, »und mir sagen, warum ich immer hin und her fahren muss und niemals abgelöst werde.« »Das sollst du erfahren. Warte nur, bis ich wiederkomme.« Als er über das Wasser hinüber war, so fand er den Eingang zur Hölle. Es war schwarz und rußig darin, und der Teufel war nicht zu Hause, aber seine Großmutter saß da in einem breiten Sorgenstuhl. »Was willst du?« sprach sie zu ihm, sah aber gar nicht so böse aus. »Ich wollte gern 3 goldene Haare vom Kopf des Teufels«, antwortete er. »Sonst kann ich meine Frau nicht behalten.« »Das ist viel verlangt«, sagte sie. »Wenn der Teufel heimkommt und dich findet, so geht's dir an den Kragen. Aber du tust mir leid. Ich will mal sehen, ob ich dir helfen kann.« Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sprach, »Kriech in meine Rockfalten, da bist du erst mal sicher.« »Ja«, antwortete er, »das ist schon gut, aber 3 Dinge möchte ich gern noch wissen. Erstens, warum ein Brunnen, aus dem sonst Wein kam, trocken geworden ist und es jetzt nicht mal mehr Wasser gibt. Zweitens, warum ein Baum, der sonst goldene Äpfel trug, nicht einmal mehr Laub treibt. Und drittens, warum ein Fährmann immer herüber und hinüberfahren muss und nicht abgelöst wird.« »Das sind schwere Fragen«, antwortete sie. »Aber bleib nur ganz still und ruhig und pass gut auf, was der Teufel spricht, wenn ich ihm die 3 goldenen Haare herausziehe.« Als der Abend heranbrach, kam der Teufel nach Hause. Kaum war er eingetreten, so merkte er, dass die Luft nicht rein war. »Ich rieche Menschenfleisch«, sagte er. »Es ist hier nicht richtig.« Dann guckte er in allen Ecken und suchte, konnte aber nichts finden. Die Großmutter schimpfte ihn aus. »Eben ist erst gekehrt worden«, sprach sie, »und alles in Ordnung gebracht. Nun bringst du alles wieder durcheinander. Och, immer hast du Menschenfleisch in der Nase. Setz dich nieder und iss dein Abendbrot.« Als er gegessen und getrunken hatte, war er müde, legte der Großmutter seinen Kopf in den Schoß und sagte, sie solle ihn ein wenig lausen. Es dauerte nicht lange, so schlummerte er ein, blies und schnarchte. Da fasste die Alte ein goldenes Haar, riss es aus und legte es neben sich. »Autsch«, schrie der Teufel, »was hast du vor?« »Ich habe einen schweren Traum gehabt«, sagte die Ellermutter. »Da habe ich dir in die Haare gefasst.« »Was hast du denn geträumt?« fragte der Teufel. »In meinem Traum war ein Marktbrunnen, aus dem sonst Wein quoll, ganz trocken. Nicht einmal Wasser konnte man aus ihm holen. Was ist wohl schuld daran?« »Wenn Sie's wüssten. Es sitzt eine Kröte unter einem Stein im Brunnen. Wenn Sie die töten, so wird der Wein schon wieder fließen.« Die Großmutter lauste ihn wieder, bis er einschlief und schnarchte, dass die Fenster zitterten. Da riss sie ihm das 2. Haar aus. »Was machst du da?« schrie der Teufel zornig. »Nimm's nicht übel. Ich habe es im Traum getan.« »Was war es diesmal?« fragte er. »In meinem Traum gab es ein Königreich mit einem Obstbaum. Der hatte sonst immer goldene Äpfel getragen und wollte jetzt nicht einmal mehr Laub tragen. Was war wohl die Ursache davon?« »Wenn Sie's wüssten. An der Wurzel nagt eine Maus. Wenn Sie die töten, so wird er schon wieder goldene Äpfel tragen. Nagt sie aber noch länger, so verdorrt der Baum komplett. Aber lass mich mit deinen Träumen in Ruhe. Wenn du mich noch einmal im Schlafe störst, so kriegst du eine Ohrfeige.« Die Ellermutter sprach ihm gut zu und lauste ihn wieder, bis er eingeschlafen war und schnarchte. Da fasste sie das dritte goldene Haar und riss es aus. Au! Der Teufel fuhr in die Höhe, schrie und wollte übel mit ihr wirtschaften. Aber sie besänftigte ihn nochmals und sprach: Wer kann etwas für böse Träume? Was für ein Traum, sprich! Denn er war doch neugierig. Ein Traum mit einem Fährmann, der hat sich beklagt, dass er immer ohne Pause von einem Ufer zum anderen hin und her fahren muss und niemals abgelöst wird. Woran liegt es? Der Dummbart. Wenn einer kommt und will hinüberfahren, so muss er ihm die Ruderstange in die Hand geben. Dann muss der andere überfahren und er ist frei. Da die Ellermutter ihm die drei goldenen Haare ausgerissen hatte und die drei Fragen beantwortet waren, so ließ sie den alten Drachen in Ruhe und er schlief, bis der Tag anbrach. Als der Teufel wieder fortgegangen war, holte die Alte die Ameise aus der Rockfalte und gab dem Glückskind die menschliche Gestalt zurück. »Da hast du die drei goldenen Haare«, sprach sie. »Was der Teufel zu deinen drei Fragen gesagt hat, wirst du wohl gehört haben.« »Ja«, antwortete er. »Ich habe es gehört und will's mir gut merken.« »So ist dir geholfen«, sagte sie. »Und nun kannst du deiner Wege ziehen.« Er bedankte sich bei der Alten für die Hilfe in der Not, verließ die Hölle und war vergnügt, dass ihm alles so gut geglückt war. Als er zu dem Fährmann kam, wollte er ihm die versprochene Antwort geben. »Fahr mich bitte erst hinüber«, sprach das Glückskind. »So will ich dir sagen, wie du erlöst wirst.« Und als er am gegenüberliegenden Ufer angelangt war, gab er ihm des Teufels Rat. »Wenn wieder einer kommt und will hinübergefahren werden, so gib ihm nur die Stange in die Hand.« Er ging weiter und kam zu der Stadt, in der der unfruchtbare Baum stand und wo der Wächter auch eine Antwort haben wollte. Da sagte er ihm, wie er es vom Teufel gehört hatte: »Tötet die Maus, die an seiner Wurzel lagt, so wird er wieder goldene Äpfel tragen.« Da dankte ihm der Wächter und gab ihm zur Belohnung zwei mit Gold beladene Esel. Die mussten ihm nachfolgen. Zuletzt kam er zu der Stadt, deren Brunnen vertrocknet war. Da sprach er zu dem Wächter, wie der Teufel gesprochen hatte: »Es sitzt eine Kröte im Brunnen unter dem Stein. Die müsst ihr aufsuchen und töten. So wird er wieder reichlich Wein geben.« Der Wächter dankte und gab ihm ebenfalls zwei mit Gold beladene Esel. Schließlich kam das Glückskind daheim bei seiner Frau an, die sich herzlich freute, als sie ihn wiedersah und hörte, wie gut ihm alles geglückt war. Dem König brachte er, was er verlangt hatte, die drei goldenen Haare des Teufels. Und als dieser die vier Esel mit dem Golde sah, wurde er ganz vergnügt und sprach: »Nun sind alle Bedingungen erfüllt und du kannst meine Tochter behalten. Aber lieber Schwiegersohn, sag mir doch bitte noch, woher das viele Gold ist. Das sind ja gewaltige Schätze.« »Ich bin über einen Fluss gefahren und da habe ich es mitgenommen. Es liegt dort statt des Sandes am Ufer.« »Oh, kann ich mir auch davon holen«, sprach der König und war ganz begierig. »So viel ihr nur wollt«, sagte er. »Es ist ein Fährmann am Fluss. Von dem lasst euch überfahren. So könnt ihr drüben eure Säcke füllen.« Der habsüchtige König machte sich in aller Eile auf den Weg. Und als er zu dem Fluss kam, so winkte er dem Fährmann, der solle ihn übersetzen. Der Fährmann kam und ließ ihn einsteigen. Und als sie an das andere Ufer kam, gab er ihm die Ruderstange in die Hand und sprang davon. Der König aber musste von nun an fahren, zur Strafe für seine Boshaftigkeit. Fährt er wohl noch? Bestimmt. Es wird ihm niemand die Stange abgenommen haben. Der goldene Vogel. Es war vor Zeiten ein König, der hatte einen schönen Lustgarten hinter seinem Schloss. Darin stand ein Baum, der goldene Äpfel trug. Als die Äpfel reiften, wurden sie gezählt. Aber gleich am nächsten Morgen fehlte einer. Das wurde dem König gemeldet, und er befahl, dass alle Nächte unter dem Baume Wache gehalten werden sollte. Der König hatte drei Söhne. Davon schickte er den Ältesten bei einbrechender Nacht in den Garten. Wie es aber Mitternacht war, konnte er sich des Schlafes nicht erwehren. Er nickte ein, und am nächsten Morgen fehlte wieder ein Apfel. In der folgenden Nacht musste der zweite Sohn aufpassen.

und kehrte, ohne sich umzusehen, in das hässliche Wirtshaus ein, wo er in aller Ruhe übernachtete. Am nächsten Morgen, als er auf das Feld kam, saß da schon der Fuchs und sagte: »Ich will dir weiter sagen, was du zu tun hast. Geh du immer geradeaus, irgendwann wirst du an ein Schloss kommen, vor dem eine ganze Schar Soldaten Wache hält, aber kümmere dich nicht darum, denn sie werden alle schlafen und schnarchen. Geh mitten durch und geradewegs in das Schloss hinein und geh durch alle Stuben. Zuletzt wirst du in eine Kammer kommen, wo ein goldener Vogel in einem hölzernen Käfig hängt. Nebenan steht ein leerer Goldkäfig, aber hüte dich davor, den Vogel aus seinem schlechten Käfig herauszunehmen und in den prächtigen zu stecken, sonst wird es dir schlimm ergehen.« Nach diesen Worten streckte der Fuchs wieder seinen Schwanz aus, und der Königssohn setzte sich auf, da ging es über Stock und Stein, dass die Haare im Winde pfiffen. Als er bei dem Schloss angelangt war, fand er alles so, wie der Fuchs gesagt hatte. Der Königssohn kam in die Kammer, wo der goldene Vogel in einem hölzernen Käfig saß, und ein goldener stand daneben. Die drei goldenen Äpfel aber lagen in der Stube umher. Da dachte er, es wäre doch lächerlich, wenn er den schönen Vogel in dem einfachen und hässlichen Käfig lassen würde. Also öffnete er die Käfigtür, packte den Vogel und setzte ihn in den goldenen Käfig. In dem Augenblick aber gab der Vogel einen durchdringenden Schrei von sich. Die Soldaten erwachten, stürzten herein und führten ihn ins Gefängnis. Am nächsten Morgen wurde er vor ein Gericht gestellt, und da er alles zugab, wurde er zum Tode verurteilt. Doch sagte der König, er wollte ihm unter einer Bedingung das Leben schenken, wenn er ihm nämlich das goldene Pferd brächte, das noch schneller liefe als der Wind, und dann sollte er obendrein zur Belohnung den goldenen Vogel erhalten. Der Königssohn machte sich auf den Weg, seufzte aber und war traurig, denn wo sollte er das goldene Pferd finden? Da sah er auf einmal seinen alten Freund, den Fuchs, am Wegesrand sitzen. »Siehst du«, sprach der Fuchs, »so ist es gekommen, weil du nicht auf mich gehört hast. Doch sei guten Mutes. Ich will mich deiner annehmen und dir sagen, wie du zu dem goldenen Pferd gelangst. Du musst geradeaus gehen, so wirst du zu einem Schloss kommen, wo das Pferd im Stall steht. Vor dem Stall werden die Stallknechte liegen, aber sie werden schlafen und schnarchen, und du kannst ruhig das goldene Pferd herausführen. Aber du musst dich in Acht nehmen, leg ihm den schlechten Sattel von Holz und Leder auf und bloß nicht den goldenen, der dabei hängt. Sonst wird es dir schlimm ergehen.« Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz aus, der Königssohn setzte sich auf, und es ging fort über Stock und Stein, dass die Haare im Winde pfiffen. Alles traf so ein, wie der Fuchs gesagt hatte. Er kam in den Stall, wo das goldene Pferd stand. Als es ihm aber den schlechten Sattel auflegen wollte, so dachte er, »Ach, ein so schönes Tier wird verschandelt, wenn ich ihm nicht den guten Sattel auflege, der ihm gebührt.« Kaum aber berührte der goldene Sattel das Pferd, so fing es laut an zu wiehern. Die Stallknechte erwachten, ergriffen den Jüngling und warfen ihn ins Gefängnis. Am nächsten Morgen wurde er vom Gericht zum Tode verurteilt, doch versprach ihm der König, das Leben zu schenken und dazu das goldene Pferd, wenn er die schöne Königstochter vom goldenen Schloss herbeischaffen könnte. »Fast wie im Märchen«, dachte der Jüngling. Mit schwerem Herzen machte er sich auf den Weg, doch zu seinem Glück fand er bald wieder den treuen Fuchs. »Ich sollte dich einfach deinem Unglück überlassen«, sagte der Fuchs. »Aber ich habe Mitleid mit dir und ich will dir noch einmal aus deiner Patsche helfen. Dein Weg führt dich geradewegs zu einem goldenen Schloss. Abends wirst du ankommen und nachts, wenn alles still ist, Dann geht die schöne Königstochter ins Badehaus, um da, na klar, zu baden. Und wenn sie hineingeht, so geh schnell auf sie zu und gib ihr einen Kuss. Dann folgt sie dir und du kannst sie mit dir führen. Aber bitte erlaube ihr nicht, dass sie vorher von ihren Eltern Abschied nimmt. Sonst kann es dir schlimm ergehen. Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz, der Königssohn setzte sich auf und so ging es über Stock und Stein, dass die Haare im Winde pfiffen. Als er beim goldenen Schloss ankam, war es wieder einmal so, wie der Fuchs es gesagt hatte. Er wartete bis Mitternacht, als alles in tiefem Schlaf lag und die schöne Königstochter ins Badehaus ging. Schwupps sprang er hervor und gab ihr einen Kuss. Sie sagte, sie wollte gern mit ihm gehen, bat ihn aber flehentlich und mit Tränen, er möchte ihr erlauben, vorher von ihren Eltern Abschied zu nehmen. Er widerstand anfänglich ihrem Bitten, als sie aber immer mehr weinte und ihm zu Füßen fiel, so gab er schließlich nach. Kaum aber war die Königstochter zum Bett ihres Vaters getreten, so wachten er und alle anderen, die im Schloss waren, auf, und der Jüngling wurde festgehalten und ins Gefängnis gesteckt. Am nächsten Morgen sprach der König zu ihm: »Dein Leben ist verwirkt, und du kannst bloß Gnade finden, wenn du den Berg abträgst, der vor meinen Fenstern liegt und über welchen ich nicht hinaussehen kann. Und das musst du in 8 Tagen zustande bringen. Gelingt dir das, so sollst du meine Tochter zur Belohnung haben.« Der Königssohn fing an, grub und schaufelte, ohne abzulassen. Als er aber nach 7 Tagen sah, wie wenig er ausgerichtet hatte und dass all seine Arbeit so gut wie nichts war, so fiel er in große Traurigkeit und gab alle Hoffnung auf. Am Abend des 7. Tages aber tauchte der Fuchs auf und sagte: »Du verdienst es nicht, dass ich mich deiner annehme, aber geh nur hin, leg dich schlafen. Ich will die Arbeit für dich tun.« Am nächsten Morgen, als er erwachte und zum Fenster hinaussah, da war der Berg verschwunden. Der Jüngling eilte voll Freude zum König und meldete ihm, dass die Bedingung erfüllt wäre. Und der König mochte wollen oder nicht, er musste Wort halten und ihm seine Tochter geben. Nun zogen die beiden zusammen fort und es dauerte nicht lange, da kam der treue Fuchs zu ihnen. »Das Beste hast du zwar schon«, sagte der, »aber zu der Königstochter aus dem goldenen Schloss gehört auch das goldene Pferd.« »Wie soll ich das bekommen?«, fragte der Jüngling. »Das will ich dir sagen. Zuerst bring dem König, der dich zum goldenen Schloss geschickt hat, deine schöne Frau. Da wird er unerhört erfreut sein und dir das goldene Pferd gern geben. Setz dich alsbald hinauf und reiche allen zum Abschied die Hand herab. Zuletzt der schönen Königstochter. Und wenn du sie gefasst hast, so zieh sie mit einem Schwung hinauf und jage davon, und niemand ist imstande, dich einzuholen, denn das Pferd läuft schneller als der Wind.« Alles wurde glücklich vollbracht, und der Königssohn führte seine schöne Frau auf dem goldenen Pferd fort. Der Fuchs blieb nicht zurück und sprach zu dem Jüngling: »Jetzt will ich dir auch zu dem goldenen Vogel verhelfen. Wenn du nahe bei dem Schloss bist, wo sich der Vogel befindet, so lass die Königstochter absitzen, und ich will sie in meine Obhut nehmen. Dann reite mit dem goldenen Pferd in den Schlosshof. Bei dem Anblick wird große Freude herrschen, und sie werden dir den goldenen Vogel herausbringen. Sobald du den Käfig in der Hand hast, so jage zu uns zurück und hole deine Frau wieder ab.« Als auch dieser Plan geglückt war und der Königssohn mit seinen Schätzen heimreiten wollte, sagte der Fuchs: »Nun sollst du mich für meinen Beistand belohnen.« »Was verlangst du dafür?« fragte der Jüngling. »Wenn wir dort in den Wald kommen, so schieß mich tot und hau mir Kopf und Pfoten ab. Das sollte mir einfallen. Das wäre eine schöne Dankbarkeit, sagte der Königssohn. Das kann ich dir unmöglich antun. Aber da sprach der Fuchs: Wenn du es nicht tun willst, so muss ich dich verlassen. Ehe ich aber fortgehe, will ich dir noch einen guten Rat geben. Vor zwei Sachen hüte dich. Kauf kein Galgenfleisch und setze dich an keinen Brunnenrand. Damit lief er in den Wald. Der Jüngling dachte: Das ist ein wunderliches Tier, das seltsame Ideen hat. Wer wird denn schon Galgenfleisch kaufen? Und die Lust, mich an einen Brunnenrand zu setzen, ist mir noch niemals gekommen. Er ritt mit der schönen Königstochter weiter, und sein Weg führte ihn wieder durch das Dorf, wo seine beiden Brüder geblieben waren. Da war großer Tumult und ein Lärmen, und als er fragte, was da los wäre, hieß es, es sollten zwei Leute aufgehängt werden. Als er näher kam, sah er, dass es seine Brüder waren, die allerhand schlimme Streiche verübt und all ihr Geld ausgegeben hatten. Er fragte, ob sie nicht freigelassen werden könnten. »Wenn ihr für sie bezahlen wollt«, antworteten die Leute, »aber was wollt ihr für die schlechten Menschen euer Geld verschwenden und sie loskaufen?« Er besann sich aber nicht, zahlte für sie, und als sie freigegeben waren, setzten sie die Reise gemeinsam fort. Sie kamen in den Wald, wo ihnen der Fuchs zuerst begegnet war, und da es darin kühl und lieblich war und die Sonne heiß brannte, so sagten die beiden Brüder: »Lasst uns hier an dem Brunnen ein wenig ausruhen und essen und trinken.« Er willigte ein, und während des Gesprächs vergaß er sich, setzte sich an den Brunnenrand und dachte sich nichts dabei. Aber die beiden Brüder warfen ihn rückwärts in den Brunnen, nahmen die Königstochter, das Pferd und den Vogel und zogen heim zu ihrem Vater. »Da bringen wir nicht bloß den goldenen Vogel«, sagten sie, »wir haben auch das goldene Pferd und die schöne Königstochter vom goldenen Schloss erbeutet.« Da war die Freude groß, aber das Pferd fraß nichts mehr, der Vogel pfiff nicht mehr und die schöne Königstochter saß da und weinte. Der jüngste Bruder war aber nicht umgekommen. Der Brunnen war zum Glück trocken und er fiel auf weiches Moos, ohne Schaden zu nehmen. Heraus kam er aber auch nicht. Selbst in dieser Not verließ ihn der treue Fuchs nicht. Er kam zu ihm herabgesprungen und schimpfte ihm, dass er seinen Rat nicht beachtet hatte. »Ich kann's nicht lassen, ich will dir helfen, wieder ans Tageslicht zu kommen.« Er sagte ihm, er solle seinen Schwanz anpacken und sich daran festhalten und zog ihn dann in die Höhe. »Noch bist du nicht aus aller Gefahr«, sagte der Fuchs. »Deine Brüder waren deines Todes nicht gewiss und haben den Wald mit Wächtern umstellt. Die sollen dich töten, wenn du dich sehen lässt.« Da saß ein armer Mann am Wege. Mit dem vertauschte der Jüngling die Kleider und gelangte auf diese Weise an den königlichen Hof. Niemand erkannte ihn. Aber der Vogel fing an zu pfeifen, das Pferd fing an zu fressen und die schöne Königstochter hörte auf zu weinen. Der König fragte verwundert: »Was hat das zu bedeuten?« Da sprach die Königstochter: »Ich weiß es nicht, aber ich war so traurig und nun bin ich so fröhlich. Es ist mir, als wäre mein wahrer Bräutigam gekommen.« Sie erzählte ihm alles, was geschehen war, obwohl die anderen Brüder ihr den Tod angedroht hatten, wenn sie etwas verraten würde. Der König ließ alle Leute zusammenkommen, die in seinem Schloss waren. Da kam auch der Jüngling als armer Mann in seinen Lumpenkleidern, aber die Königstochter erkannte ihn sofort und fiel ihm um den Hals. Die beiden bösen Brüder wurden ergriffen und in den Kerker geworfen. Der jüngste Bruder aber wurde mit der schönen Königstochter vermählt und zum Erben des Königs bestimmt. Und wenn sie nicht gestorben sind, aber halt! Wie ist es dem armen Fuchs ergangen? Lange danach ging der Königssohn einmal wieder in den Wald. Da begegnete ihm der Fuchs und sagte: Du hast nun alles, was du dir wünschen kannst. Aber mit meinem Unglück will es kein Ende nehmen, und es steht doch in deiner Macht, mich zu erlösen.« Und abermals bat er flehentlich, er möge ihn totschießen und ihm Kopf und Pfoten abhauen. Also tat er's. Und kaum war es geschehen, so verwandelte sich der Fuchs in einen Menschen und war niemand anderes als der Bruder der schönen Königstochter, der endlich von einem Zauber, der auf ihm lag, erlöst war, und nun fehlte nichts mehr zu ihrem Glück, solange sie lebten. Das Goldei. Es waren einmal zwei arme Besenbinderjungen. Die hatten noch ein Schwesterchen zu ernähren. Alles bei ihnen war knapp und kümmerlich. Sie mussten alle Tage in den Wald und sich Birkenreisig holen, und wenn sie daraus neue Besen gebunden hatten, verkaufte sie das Schwesterchen. Eines Tages gingen sie in den Wald, und der Jüngste stieg auf einen Birkenbaum und wollte die Äste herabhauen. Da fand er ein Nest, und darin saß ein dunkelfarbiges Vögelchen. Dem schimmerte etwas durch die Flügel, und weil das Vögelchen gar nicht wegflog und auch nicht scheu war, hob er den Flügel hoch und fand ein goldenes Ei. Das nahm er und stieg damit herab. Sie freuten sich über ihren Fund und gingen damit zum Goldschmied. Der sagte, es sei feines Gold, und gab ihnen viel Geld dafür. Am anderen Morgen gingen sie wieder in den Wald und fanden auch wieder ein Goldei. Und das Vöglein ließ es sich geduldig nehmen wie das vorige Mal. Das währte eine Zeit lang. Jeden Morgen holten sie das Goldei und waren bald reich. Eines Morgens aber sagte der Vogel, »Nun werde ich keine Eier mehr legen, aber bringt mich zu dem Goldschmied, das wird euer Glück sein.« Die Besenbindersjungen taten, was der Vogel von ihnen verlangte, und trugen ihn zum Goldschmied. Und als er allein mit dem Goldschmied war, sang es, »Wer ist mein Herzlein, wird bald König sein. Wer ist mein Leberlein, findet alle Morgen unterm Kissen ein Goldbeutelein.« Als der Goldschmied das hörte, rief er die beiden Jungen und sagte, »Lasst mir den Vogel hier, und ich will euer Schwesterlein heiraten. Ihr wird es an nichts fehlen.« Die zwei sagten ja, und dann wurde bald Hochzeit gehalten. Der Goldschmied aber sprach, »Ich will zu meiner Hochzeit den Vogel essen. Ihr zwei bratet ihn am Spieß und gebt Acht, dass er nicht verdirbt, und bringt ihn zu mir, wenn er gar ist.« Er dachte aber, dann wolle er Herz und Leber herausnehmen und essen. Die beiden Brüder standen am Spieß und drehten ihn herum. Als sie ihn so herumdrehten und der Vogel bald gebraten war, fiel ein Stückchen heraus. »Ei«, sagte der eine, »das muss ich probieren«, und aß das auf. Bald darauf fiel noch ein Stückchen heraus. »Das ist für mich«, sagte der andere, und ließ es sich schmecken. Das waren aber Herzlein und Leberlein, was sie gegessen hatten, und sie wussten nicht, was für ein Glück ihnen damit beschert war. Danach war der Vogel gebraten, und sie trugen ihn zur Hochzeitstafel. Der Goldschmied schnitt ihn auf und wollte geschwinde Herz und Leber essen, aber da war beides fort. Da wurde er fuchsteufelswild und schrie, »Wer hat Herz und Leber von dem Vogel gegessen?« »Oh, das werden wir getan haben«, sagten die Brüder. »Es sind ein paar Stückchen herausgefallen beim Umwenden. Die haben wir genommen.« »Habt ihr Herz und Leber gegessen? So mögt ihr auch eure Schwester behalten.« Und er jagte alle in seinem Zorne fort. Die Geschwister aber sollten jeden Morgen einen Beutel mit Gold unter ihrem Kissen finden, so wie es der Vogel vorausgesagt hatte. Die Goldkinder. Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau. Die hatten nichts als eine kleine Hütte, und sie ernährten sich vom Fischfang. Es ging bei ihnen wirklich von der Hand in den Mund. Als der Mann eines Tages am Wasser saß und sein Netz auswarf, zog er einen Fisch heraus, der ganz golden war. Und als er den Fisch voll Verwunderung betrachtete, fing dieser an zu reden und sprach, »Hör mal zu, Fische, wirfst du mich wieder hinab ins Wasser, so mache ich deine kleine Hütte zu einem prächtigen Schloss.« Da antwortete der Fischer, »Was hilft mir ein Schloss, wenn ich nichts zu essen habe?« Sprach der Goldfisch weiter, Auch dafür soll gesorgt sein. Es wird ein Schrank im Schloss sein. Wenn du den aufschließt, so stehen Schüsseln darin mit den schönsten Speisen, so viel du dir wünschst. Wenn das so ist, sprach der Mann, so kann ich dir wohl den Gefallen tun. Ja, sagte der Fisch. Es ist aber die Bedingung dabei, dass du keinem Menschen auf der Welt, wer es auch immer sein mag, erzählst, woher dein Glück gekommen ist. Sprichst du ein einziges Wort, so ist alles vorbei. Nun warf der Mann den wunderbaren Fisch wieder ins Wasser und ging heim. Wo aber sonst seine Hütte gestanden hatte, da stand jetzt ein großes Schloss. Oha, da machte er große Augen, trat hinein und sah seine Frau mit schönsten Kleidern herausgeputzt in einer prächtigen Stube sitzen. Sie war ganz vergnügt und sprach, »Mann, wie ist das auf einmal gekommen? Das gefällt mir ganz gut.« »Ja, es gefällt mir auch, aber ich habe einen ganz schönen Kohldampf. Gib mir erst mal was zu essen,« sprach die Frau. »Ich habe nichts und weiß in dem neuen Haus nichts zu finden.« »Das wird kein Problem sein. Dort sehe ich einen großen Schrank. Den schließ mal auf.« Als sie den Schrank aufschloss, standen da Kuchen, Fleisch, Obst, Wein und alles lachte einen ordentlich an. Da rief die Frau voll Freude, »Herz, was begehrst du nun?« Und sie setzten sich nieder, aßen und tranken zusammen. Als sie satt waren, fragte die Frau, »Aber Mann, wo kommt all dieser Reichtum her?« »Ach, frag mich nicht danach. Ich darf's dir nicht sagen. Wenn ich es jemandem verrate, so ist unser Glück wieder dahin.« »Gut«, sprach sie, »wenn ich's nicht wissen soll, so begehr ich's auch nicht zu wissen.« Das hatte sie aber nicht ernst gemeint. Es ließ ihr keine Ruhe, Tag und Nacht, und sie quälte und stachelte den Mann so lange, bis er in der Ungeduld heraussagte, es käme alles von einem wunderbaren goldenen Fisch, den er gefangen und für all den Reichtum wieder in die Freiheit entlassen hätte. Und wie es heraus war, da verschwand alsbald das schöne Schloss mit dem Schrank, und sie saßen wieder in der alten Fischerhütte. Wumms! Der Mann musste von vorn anfangen, seinem Gewerbe nachgehen und fischen. Das Glück wollte es aber, dass er den goldenen Fisch noch einmal herauszog. »Hör mal«, sprach der Fisch, »wenn du mich wieder ins Wasser wirfst, so will ich dir noch einmal das Schloss mit dem Schrank voll Gesottenem und Gebratenem zurückgeben. Nur halt dich diesmal daran und verrate es bloß nicht, von wem du's hast, sonst geht's wieder verloren.« »Ich will mich schon hüten«, antwortete der Fischer und warf den Fisch wieder ins Wasser hinab. Daheim war nun alles wieder in voriger Herrlichkeit, und die Frau war in einer Freude über das Glück, aber die Neugierde ließ ihr doch keine Ruhe, dass sie nach ein paar Tagen wieder zu fragen anfing, wie das alles zugegangen war. Nun, der Mann schwieg eine Zeit lang aus, aber irgendwann machte sie ihn so ärgerlich, dass er herausplatzte und das Geheimnis lüftete. Schwupps! In diesem Augenblick verschwand das Schloss und sie saßen wieder in der alten Hütte. »Nun hast du's«, sagte der Mann, »jetzt können wir wieder am Hungertuch nagen.« »Ach«, sprach die Frau, »ich will den Reichtum lieber nicht, wenn ich nicht so recht weiß, von wem er kommt, sonst habe ich doch keine Ruhe.« Der Mann ging wieder fischen und nach einer Zeit holte er den Goldfisch zum dritten Mal heraus. »Hör mal, guter Mann«, sprach der Fisch, »ich hab wohl keine andere Wahl, als dir immer wieder in die Hände zu fallen. Nimm mich mit nach Hause und zerschneid mich in 6 Stücke. 2 davon gib deiner Frau zu essen, 2 deinem Pferd und 2 leg in die Erde. So wird es ein Segen für dich sein.« Der Mann nahm den Fisch mit nach Hause und tat alles, was der Fisch ihm gesagt hatte. Aus den 2 Stücken, die er in die Erde gelegt hatte, wuchsen 2 goldene Lilien. Und das Pferd bekam 2 wunderschöne goldene Fohlen und des Fischers Frau 2 Kinder, 2 Jungen, die ganz golden waren. Alles gut, Ende gut? Nein, die Geschichte geht noch weiter. Die Kinder wuchsen heran, wurden groß und schön und die Lilien und die Pferde wuchsen mit ihnen. Da sprachen sie, Vater, wir wollen uns auf unsere goldenen Rösser setzen und die Welt erkunden. Er aber antwortete betrübt: Wie will ich's aushalten, wenn ihr fortzieht und ich nicht weiß, wie's euch geht? Da sagten sie: Die zwei goldenen Lilien bleiben hier, daran kannst du sehen, wie es uns geht. Sind sie frisch, so sind wir gesund. Sind sie welk, so sind wir krank. Fallen sie um, so sind wir tot. Sie ritten fort und kamen in ein Wirtshaus. Darin waren viele Leute, und als sie die zwei Goldkinder erblickten, fingen sie an zu lachen und zu spotten. Als der eine das Gespött hörte, schämte er sich so sehr, dass er nicht mehr in die weite Welt ziehen wollte. Er kehrte um und kam wieder heim zu seinem Vater. Der andere aber ritt fort und gelangte zu einem großen Wald. Und als er hineinreiten wollte, sprachen die Leute: »Es geht nicht, dass ihr durchreitet. Der Wald ist voller Räuber. Die werden übel mit euch umgehen. Und wenn sie sehen, dass ihr golden seid und euer Pferd auch, so werden sie euch totschlagen.« Er aber ließ sich nicht schrecken und sprach: »Ich muss und soll hindurch.« Da nahm er Bärenfelle und überzog sich und sein Pferd damit, das nichts mehr vom Gold zu sehen war, und ritt getrost in den Wald hinein. Als er ein wenig geritten war, hörte er es in den Gebüschen rauschen und vernahm Stimmen, die miteinander sprachen. Von der einen Seite rief's: »Da ist einer!« Von der anderen Seite aber: »Lass ihn laufen! Das ist ein Bärenhäuter und arm und kahl wie eine Kirchenmaus. Was sollen wir mit ihm anfangen?« So ritt das Goldkind glücklich durch den Wald, und es geschah ihm kein Leid. Eines Tages kam er in ein Dorf. Darin sah er ein Mädchen, das war so schön, dass er nicht glaubte, es könnte ein schöneres auf der Welt sein. Und weil er eine so große Liebe zu ihm empfand, so ging er zu ihm und sagte: »Ich hab dich von ganzem Herzen lieb. Willst du meine Frau werden?« Er gefiel aber auch dem Mädchen so sehr, dass es einwilligte und sprach: »Ja, ich will deine Frau werden und dir treu sein mein Leben lang.« Nun hielten sie Hochzeit zusammen, und als sie gerade in der größten Freude waren, kam der Vater der Braut nach Hause. Der sah, dass seine Tochter Hochzeit machte, und wunderte sich nur: »Wo ist der Bräutigam?« Sie zeigten ihm das Goldkind, das hatte aber noch seine Bärenfelle um. Da sprach der Vater zornig: »Nimmermehr soll ein Bärenhäuter meine Tochter haben!« und wollte ihn erschlagen. Da bat ihn die Braut mit Engelszungen: »Er ist nun mal mein Mann, und ich habe ihn von Herzen lieb!« bis sich ihr Vater endlich besänftigen ließ. Doch es ging ihm einfach nicht aus dem Kopf, so dass er am nächsten Morgen ganz früh aufstand und den Mann seiner Tochter sehen wollte. War er nun ein gemeiner und verlumpter Bettler? Als er aber genau hinblickte, sah er einen herrlichen goldenen Mann im Bette, und die abgeworfenen Bärenfelle lagen auf der Erde. Da ging er zurück und dachte: »Wie gut es war, dass ich meinen Zorn bändigte. Ich hätte eine große Missetat begangen.« Der Goldjunge aber träumte, er zöge hinaus auf die Jagd nach einem prächtigen Hirsch. Und als er am Morgen erwachte, sprach er zu seiner Braut: »Ich will hinaus auf die Jagd.« Ihr wurde Angst und Bange, und sie bat ihn, da zu bleiben. »Leicht kann dir ein großes Unglück passieren.« Aber er antwortete: »Ich soll und muss fort.« Da stand er auf und zog hinaus in den Wald, und es dauerte gar nicht lange, da hielt auch ein stolzer Hirsch vor ihm an, ganz wie in seinem Traum. Er legte an und wollte ihn schießen, aber der Hirsch sprang fort. Er jagte ihm nach, über Gräben und durch Gebüsche, und er wurde nicht müde den ganzen Tag. Am Abend aber verschwand der Hirsch ganz aus seinen Augen. Und als das Goldkind sich umsah, so stand er vor einem kleinen Haus. Darin wohnte eine Hexe. Er klopfte an, und ein Mütterchen kam heraus und fragte: »Was wollt ihr so spät noch mitten in dem großen Wald?« Er sprach: »Habt ihr keinen Hirsch gesehen?« »Ja, den Hirsch kenne ich wohl.« Und ein Hündchen, das mit ihr aus dem Haus gekommen war, bellte dabei heftig. »Willst du schweigen, du böse Kröte?« sprach der Goldjunge, »sonst schieße ich dich tot.« Da rief die Hexe zornig: »Was? Mein Hündchen willst du töten? und verhexte ihn, schwuppdiwupp, sodass er da lag wie ein Stein. Seine Braut erwartete ihn umsonst und dachte, es ist bestimmt eingetroffen, was mir so Angst machte und so schwer auf dem Herzen lag. Daheim aber stand der andere Bruder bei den Goldlilien, als plötzlich eine davon umfiel. »Oh je«, sprach er, »meinem Bruder ist ein großes Unglück zugestoßen. Ich muss los, vielleicht kann ich ihn retten.« Da sagte der Vater, »Bleib hier, wenn ich dich auch noch verliere, was soll ich dann anfangen?« Er aber antwortete, »Ich soll und muss fort.« Da setzte er sich auf sein goldenes Pferd und ritt fort und kam in den großen Wald, wo sein Bruder lag und zu Stein geworden war. Die alte Hexe kam aus ihrem Haus, rief ihn an und wollte auch ihn verwandeln, aber er näherte sich nicht, sondern sprach, »Ich schieße dich nieder, wenn du meinen Bruder nicht wieder lebendig machst.« Sie rührte, so ungern sie es auch tat, den Stein mit dem Finger an, und sofort erhielt er sein menschliches Leben zurück. Die beiden Goldkinder aber freuten sich, als sie sich wiedersahen, küssten und herzten sich und ritten zusammen fort aus dem Wald, der eine zu seiner Braut, der andere heim zu seinem Vater. Da sprach der Vater, »Ich wusste schon längst, dass du deinen Bruder gerettet hast, denn die goldene Lilie ist auf einmal wieder aufgestanden und hat wieder geblüht, noch schöner als zuvor.« Nun lebten sie vergnügt, und es ging ihnen gut, bis an ihr Ende. Ende. Tischlein deck dich, Goldesel streck dich und Knüppel aus dem Sack. Vor Zeiten lebte ein Schneider. Der hatte drei Söhne und nur eine einzige Ziege. Weil die Ziege sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, musste sie gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne taten das immer der Reihe nach. Einmal brachte sie der Älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter standen, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war, heimzugehen, fragte er, »Ziege, bist du satt?« Die Ziege antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh. »So komm nach Haus«, sprach der Junge, fasste sie am Strickchen, führte sie in den Stall und band sie fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege genug gefressen?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, die mag kein Blatt.« Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, ging hinaus in den Stall, streichelte das liebe Tier und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete, »Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. Mäh, mäh.« »Was muss ich da hören?« rief der Schneider, lief hinaus und sprach zu dem Jungen, »Ei, du Lügner, sagst, die Ziege wäre satt und hast sie hungern lassen?« Und in seinem Zorn nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus. Am anderen Tag war die Reihe am zweiten Sohn. Der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß sie alle ab. Abends, als er heim wollte, fragte er, »Ziege, bist du satt?« Die Ziege antwortete, »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh. »So komm nach Haus«, sprach der Junge, zog sie heim und band sie im Stall fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege genug gefressen?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, die mag kein Blatt.« Der Schneider wollte sich darauf nicht verlassen, ging hinaus in den Stall und fragte, »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete, »Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blättelein. »Der unverschämte Bösewicht«, schrie der Schneider, »so ein liebes Tier hungern zu lassen«, lief hinauf und jagte mit der Elle den Jungen zur Haustüre hinaus. Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn. Der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er: »Ziege, bist du auch satt?« Die Ziege antwortete: »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »So komm nach Haus«, sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie fest. »Nun«, sagte der alte Schneider, »hat die Ziege genug gefressen?« »Oh«, antwortete der Sohn, »die ist so satt, die mag kein Blatt.« Der Schneider traute ihm nicht, ging hinaus und fragte: »Ziege, bist du auch satt?« Das boshafte Tier antwortete: »Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blätterlein. Mäh, mäh.« »Oh, die Lügenbrut«, rief der Schneider, »einer so pflichtvergessen wie der andere. Ihr sollt mich nicht länger zum Narren halten.« Und vor Zorn ganz außer sich schlug er den armen Jungen so gewaltig, dass er zur Haustür hinauslief. Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am andern Morgen ging er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach: »Komm, mein liebes Tierlein, ich will dich selbst zur Weide führen.« Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und saftigen Kräutern und was sonst die Ziegen gerne fressen. »Da kannst du dich einmal nach Herzenslust satt fressen«, sprach er zu ihr und ließ sie bis zum Abend weiden. Da fragte er: »Ziege, bist du satt?« Sie antwortete: »Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Mäh, mäh.« »So komm nach Haus«, rief der Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Bevor er ging, fragte er die Ziege noch: »Nun bist du endlich einmal satt.« Aber die Ziege antwortete auch ihm: »Wovon soll ich satt sein? Ich sprang nur über Gräbelein und fand kein einzig Blätterlein. Mäh, mäh.« Als der Schneider das hörte, stutzte er und erkannte, dass er seine drei Söhne ohne Grund fortgejagt hatte. »Wart«, rief er, »du undankbares Geschöpf!« Und er holte die Peitsche und versetzte ihr solche Hiebe, dass sie in gewaltigen Sprüngen davonlief. Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saß, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Söhne gerne wieder gehabt, aber niemand wusste, wo sie hingeraten waren. Der Älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen. Da lernte er fleißig und unverdrossen, und als seine Zeit herum war, dass er auf Wanderschaft gehen sollte, schenkte ihm der Meister ein Tischlein, das gar nicht besonders aussah und aus gewöhnlichem Holz war. Aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte und sprach: »Tischlein, deck dich«, so war das gute Tischlein auf einmal mit einem sauberen Tüchlein bedeckt, und da stand ein Teller und Messer und Gabel daneben und Schüsseln mit Gesottenem und Gebratenem, so viele Platz hatten, und ein großes Glas mit rotem Wein. Der junge Geselle dachte: »Damit hast du genug für deinen Lebtag«, zog guter Dinge in der Welt umher und machte sich keine Gedanken darum, ob ein Wirtshaus gut oder schlecht und ob etwas darin zu finden war oder nicht. Wenn ihm danach war, so kehrte er gar nicht ein, sondern setzte sich auf ein Feld, in den Wald, auf eine Wiese, wo er gerade Lust hatte, nahm sein Tischlein vom Rücken, stellte es vor sich hin und sprach: »Deck dich«, so war alles da, was sein Herz begehrte. Eines Tages dachte er sich, dass er zu seinem Vater zurückkehren wolle, denn sein Zorn würde sich gelegt haben, und mit dem »Tischlein, deck dich« würde er ihn gerne wieder aufnehmen. Es trug sich zu, dass er auf dem Heimweg abends in ein Wirtshaus kam, das voller Gäste war. Sie hießen ihn willkommen und luden ihn ein, sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst würde er nichts mehr bekommen. »Nein«, antwortete der Schreiner, »die paar Bissen will ich euch nicht wegessen. Lieber sollt ihr meine Gäste sein.« Sie lachten und meinten, er triebe seinen Spaß mit ihnen. Er aber stellte sein hölzernes Tischlein mitten in die Stube und sprach: »Tischlein, deck dich.« Augenblicklich stand es voller wohlriechender Speisen, so gut wie sie der Wirt nicht hätte herbeischaffen können. »Zugegriffen, liebe Freunde«, sprach der Schreiner, und die Gäste ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Messer und griffen tapfer zu. Und was sie am meisten verwunderte, wenn eine Schüssel leer geworden war, so stellte sich gleich von selbst eine volle an ihrem Platz. Der Wirt stand in einer Ecke und sah dem Dinge zu. Er wusste gar nicht, was er sagen sollte, dachte aber, einen solchen Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl brauchen. Der Schreiner und seine Gesellschaft waren lustig bis in die späte Nacht. Endlich legten sie sich schlafen und der junge Geselle ging auch zu Bett und stellte sein Tischlein an die Wand. Der Wirt aber fand keine Ruhe und es fiel ihm ein, dass in seiner Rumpelkammer ein altes Tischlein stand, das gerade so aussah. Das holte er ganz leise herbei und vertauschte es mit dem Wünschtischlein. Am anderen Morgen bezahlte der Schreiner für seinen Schlafplatz, packte sein Tischlein auf den Rücken, dachte gar nicht daran, dass er ein falsches hätte, und ging seiner Wege. Zum Mittag kam er bei seinem Vater an, der ihn mit großer Freude empfing. »Nun, mein lieber Sohn, was hast du gelernt?« fragte er ihn. »Vater, ich bin Schreiner geworden.« »Ein gutes Handwerk«, erwiderte der Alte. »Aber was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Vater, das Beste, was ich mitgebracht habe, ist das Tischlein.« Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und sagte, »Daran hast du kein Meisterstück gemacht. Das ist ein altes und schlechtes Tischlein.« »Aber es ist ein Tischlein, deck dich«, antwortete der Sohn. »Wenn ich es hinstelle und sage ihm, es solle sich decken, so stehen gleich die schönsten Speisen darauf und ein Wein dazu, der das Herz erfreut. Ladet nur alle Verwandten und Freunde ein, denn das Tischlein macht sie alle satt.« Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischlein mitten in die Stube und sprach, »Tischlein, deck dich!« Aber das Tischlein regte sich nicht und blieb so leer wie jeder andere Tisch, der die Sprache nicht versteht. Da merkte der arme Geselle, dass ihm das Tischlein vertauscht worden war, und schämte sich, dass er wie ein Lügner dastand. Die Verwandten aber lachten ihn aus und mussten hungrig und durstig wieder heimwandern. Der Vater kehrte an seinen Schneidertisch zurück, der Sohn aber arbeitete bei einem anderen Meister. Der zweite Sohn war zu einem Müller gekommen und bei ihm in die Lehre gegangen. Als er seine Jahre herum hatte, sprach der Meister, »Weil du so fleißig gewesen bist, schenke ich dir einen besonderen Esel. Er zieht keinen Wagen und trägt auch keine Säcke.« »Wozu ist er dann nütze?« fragte der junge Geselle. »Er spuckt Gold«, antwortete der Müller. »Wenn du ihn auf ein Tuch stellst und sprichst, Bricklebrett, so spuckt dir das gute Tier Goldstücke aus, hinten und vorne.« »Das ist eine schöne Sache«, sprach der Geselle, dankte dem Meister und zog in die Welt. Wenn er Gold nötig hatte, brauchte er nur zu seinem Esel Bricklebrett zu sagen, so regnete es Goldstücke, und er hatte weiter keine Mühe, als sie von der Erde aufzuheben. Wo er hinkam, war ihm das Beste gut genug, und je teurer, je lieber, denn er hatte immer einen vollen Beutel. Als er sich eine Zeit lang in der Welt umgesehen hatte, dachte er, »Du musst deinen Vater besuchen. Wenn du mit dem Goldesel kommst, so wird er seinen Zorn vergessen haben und dich gut aufnehmen.« Es trug sich zu, dass er in dasselbe Wirtshaus geriet, in welchem seinem Bruder das Tischlein vertauscht worden war. Er führte seinen Esel an der Hand, und der Wirt wollte ihm das Tier abnehmen und anbinden, aber da sprach der junge Geselle, »Gebt euch keine Mühe, meinen Grauschimmel führe ich selber in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muss wissen, wo er steht.« Dem Wirt kam das wunderlich vor, und er meinte, einer, der seinen Esel selbst versorgen müsste, hätte nicht viel im Beutel. Als aber der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke herausholte und sagte, er sollte nur etwas Gutes für ihn zubereiten, so machte der Wirt große Augen, lief und kochte das Beste, was er im Hause hatte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast, was er schuldig wäre. Der Wirt wollte ihn übers Ohr hauen und sagte, ein paar Goldstücke müsse er noch dazulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold war gerade alle geworden. »Wartet einen Augenblick, Herr Wirt«, sprach er, »ich will nur schnell Gold holen gehen.« Und er ging und nahm das Tischtuch mit. Der Wirt wusste nicht, was das bedeuten sollte, war neugierig und schlich ihm nach. Da sein Gast die Stalltür zugeriegelt hatte, so guckte er durch ein Astloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief »Bricklebrit«, und augenblicklich fing das Tier an, vorn und hinten Gold zu spucken, dass es ordentlich auf das Tuch herabregnete. »Ei, der Tausend«, sagte der Wirt, »so ein Geldbeutel ist nicht übel.« Der Gast bezahlte seine Zeche und legte sich schlafen. Der Wirt aber schlich in der Nacht in den Stall, führte den Münzmeister weg und band einen anderen Esel an seine Stelle. Den folgenden Morgen zog der Geselle in der Früh mit seinem Esel davon und glaubte, er hätte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Vater an, der sich freute, als er ihn wieder sah und ihn gerne aufnahm. »Was ist aus dir geworden, mein Sohn?« fragte der Alte. »Ein Müller, lieber Vater.« »Was hast du von deiner Wanderschaft mitgebracht?« »Weiter nichts als einen Esel.« »Esel gibt's hier genug«, sagte der Vater. »Da wäre mir doch eine gute Ziege lieber gewesen.« »Ja«, antwortete der Sohn, »aber es ist kein normaler Esel, sondern ein Goldesel. Wenn ich sage Bricklebrit, so spuckt das gute Tier ein ganzes Tuch voll Goldstücke. Ruf nur alle Verwandten herbei, ich mache sie alle zu reichen Leuten.« »Das gefällt mir«, sagte der Schneider, »dann brauche ich mich nicht länger mit der Nadel zu quälen«, sprang gleich los und holte die Verwandten herbei. Sobald sie alle beisammen waren, ließ der Müller Platz machen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. »Jetzt passt auf«, sagte er und rief »Bricklebrit«. Aber es war kein Gold, was herabfiel. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah, dass er betrogen worden war, und bat die Verwandten um Verzeihung, die so arm heimgingen, als sie gekommen waren. Es blieb nichts übrig. Der Alte musste wieder zur Nadel greifen und der Junge sich bei einem Müller verdingen. Der dritte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, musste er am längsten lernen. Seine Brüder aber schrieben ihm in einem Briefe, wie schlimm es ihnen ergangen war und wie sie der Wirt noch am letzten Abend um ihre schönen Dinge gebracht hatte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister einen Sack und sagte, »Es liegt ein Knüppel darin.« »Den Sack kann ich umhängen und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin, der ist nur schwer.« »Das will ich dir sagen«, antwortete der Meister. »Hat dir jemand etwas zu leid getan, so sprich nur Knüppel aus dem Sack. So springt dir der Knüppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, dass sie sich 8 Tage lang nicht regen und bewegen können. Und er lässt nicht eher von ihnen ab, bis du sagst, Knüppel in den Sack.« Der Geselle dankte ihm, hängte den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und zu Leibe rücken wollte, so sprach er, Knüppel aus dem Sack. Und sofort sprang der Knüppel heraus und schlug einem nach dem anderen auf den Rücken, und das ging so geschwind, dass, ehe sich's einer versah, die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler erreichte zur Abendzeit das Wirtshaus, wo seine Brüder betrogen worden waren. Er legte seinen Ranzen vor sich auf den Tisch und fing an zu erzählen, was er alles Merkwürdiges in der Welt gesehen habe. »Ja«, sagte er, »man findet wohl ein Tischlein deck dich, einen Goldesel und dergleichen, lauter gute Dinge, die ich nicht verachte, aber das ist alles nichts gegen den Schatz, den ich mit mir da in meinem Sack herumtrage.« Der Wirt spitzte die Ohren. »Was in aller Welt mag das sein?« fragte er sich. »Der Sack ist wohl mit lauter Edelsteinen angefüllt. Den sollte ich mir auch noch besorgen, denn aller guten Dinge sind 3.« Als Schlafenszeit war, streckte sich der Gast auf der Bank aus und legte seinen Sack als Kopfkissen unter. Der Wirt, als er meinte, der Gast läge in tiefem Schlaf, kam herbei, rückte und zog ganz sachte und vorsichtig an dem Sack, ob er ihn vielleicht wegziehen und einen anderen unterlegen könnte. Der Drechsler aber hatte schon lange darauf gewartet, und als sich nun der Wirt mit einem kräftigen Ruck den Sack holen wollte, rief er: »Knüppel aus dem Sack!« Sogleich fuhr das Knüppelchen heraus, dem Wirt auf den Leib und gab ihm eine tüchtige Abreibung. Der Wirt schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm im Takt dazu auf den Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erde fiel. Da sprach der Drechsler: »Wenn du das Tischlein deck dich und den Goldesel nicht wieder herausgibst, so soll der Tanz von neuem beginnen.« »Ach nein«, rief der Wirt ganz kleinlaut, »ich gebe dir alles gerne wieder heraus. Lass nur den verwünschten Kobold wieder in den Sack kriechen.« Da sprach der Geselle: »Ich will Gnade für Recht ergehen lassen, aber hüte dich, so etwas noch einmal zu tun.« Dann rief er: »Knüppel in den Sack«, und ließ ihn ruhen. Der Drechsler zog am andern Morgen mit dem Tischlein deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Vater. Der Schneider freute sich, als er ihn wieder sah, und fragte auch ihn, was er in der Fremde gelernt hätte. »Lieber Vater«, antwortete er, »ich bin ein Drechsler geworden.« »Ein kunstreiches Handwerk«, sagte der Vater, »was hast du von der Wanderschaft mitgebracht?« »Ein kostbares Stück, lieber Vater«, antwortete der Sohn, »einen Knüppel in dem Sack.« »Was?« rief der Vater. »Einen Knüppel? Das ist doch der Mühe nicht wert. Den kannst du dir von jedem Baum abhauen.« »Aber einen solchen nicht, lieber Vater. Sage ich Knüppel aus dem Sack, so springt der Knüppel heraus und lässt den, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz aufführen und hört nicht eher auf, als bis er auf der Erde liegt und um Entschuldigung bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel hab ich das Tischlein deck dich und den Goldesel wieder herbeigeschafft, die der diebische Wirt meinen Brüdern abgenommen hatte. Jetzt lasst sie beide rufen und ladet alle Verwandten ein. Ich will sie bewirten und ihnen die Taschen mit Gold füllen.« Der alte Schneider wollte ihm nicht recht trauen, holte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder: »Nun, lieber Bruder, sprich mit ihm.« Der Müller sagte sein Bricklebrit, und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platzregen, und der Esel hörte nicht eher auf, bis alle so viel hatten, dass sie nichts mehr tragen konnten. Dann holte der Drechsler das Tischlein und sagte: »Lieber Bruder, nun sprich mit ihm.« Und kaum hatte der Schreiner »Tischlein, deck dich« gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich gefüllt. Da wurde eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine im Haus erlebt hatte. Und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen bis in die Nacht und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloss Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herzlichkeit. Die goldene Gans. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Davon hieß der Jüngste der Dummling, und er wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit ausgetrickst. Es geschah, dass der Älteste in den Wald gehen wollte, um Holz zu hauen, und bevor er ging, gab ihm seine Mutter noch einen feinen, schönen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst leiden musste. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes, graues Männlein, das wünschte ihm einen guten Tag und sprach: »Oh, gib mir ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig.« Der kluge Junge aber antwortete: Geb ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so habe ich selber nichts. Geh mir aus dem Weg!« Er ließ das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu fällen, dauerte es nicht lange und er schlug daneben. Die Axt fuhr ihm in den Arm. Er blutete so sehr, dass er heimgehen und sich verbinden lassen musste. Das alles hing aber mit dem grauen Männchen zusammen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald und die Mutter gab ihm, wie auch dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit auf den Weg. Dem begegnete gleichfalls das alte graue Männchen und es bat wieder um ein Stück Kuchen und einen Trunk Wein. Aber der zweite Sohn sprach: »Was ich dir gebe, das geht mir selber ab. Zieh einfach weiter!« Dann ließ er das Männlein stehen und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus. Als er ein paar Hiebe am Baum getan hatte, schlug er sich ins Bein, so dass er nach Hause getragen werden musste. Da sagte der Dummling: »Vater, bitte lass mich hinausgehen und Holz hauen.« Der Vater antwortete: »Deine Brüder haben sich schwer verletzt. Lass du die Finger davon. Du wirst dich nicht besser anstellen.« Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich die Erlaubnis bekam. »Ach, geh nur hinaus, durch Schaden wirst du klug werden.« Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete auch ihm das alte graue Männchen, grüßte ihn und sprach: Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig.« Da antwortete der Dummling: »Ich habe aber nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und essen.« Da setzten sie sich, und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war es ein feiner Eierkuchen und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie und danach sprach das Männlein: »Weil du ein gutes Herz hast und gerne teilst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum. Wenn du den umhaust, so wirst du in den Wurzeln etwas finden.« Darauf nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging hin, fällte den Baum, und wie er umfiel, saß in den Wurzeln eine Gans. Die hatte Federn aus reinem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus. Da wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber drei Töchter. Die sahen die Gans, waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel war, und hätten nur zu gerne eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die Älteste dachte: »Es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder herausziehen kann.« Und als der Dummling einmal kurz wegging, fasste sie die Gans beim Flügel. Aber ihre Finger und ihre Hand blieben daran kleben. Bald danach kam die zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so klebte auch sie an ihr. Wie von Zauberhand. Schließlich kam auch die dritte in gleicher Absicht. Da schrien die anderen: »Bleib weg! Um Himmels Willen, bleib weg!« Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, und dachte: »Sind die dabei? So kann ich auch dabei sein.« Und sprang zu ihnen, und wie sie ihre Schwester angefasst hatte, so blieb auch sie an ihr hängen. So mussten sie die ganze Nacht bei der Gans zubringen. Ganz schön gierig, die drei. Am nächsten Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm, ging fort und scherte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm herlaufen. Mitten auf dem Felde begegnete ihnen der Pfarrer, und als er sie sah, sprach er: »Schämt euch, ihr garstigen Mädchen! Was lauft ihr dem jungen Burschen durchs Feld nach? Schickt sich das?« Damit fasste er die Jüngste an der Hand und wollte sie zurückziehen. Wie er sie aber berührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hinterherlaufen. Kurz später kam der Dorflehrer des Weges, und er sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Fuße folgte. Da verwunderte er sich und rief: »Ei, Herr Pfarrer, wohin so geschwind? Vergesst nicht, dass wir heute noch eine Kindstaufe haben!« Lief auf ihn zu und fasste ihn am Ärmel, blieb aber auch festhängen. Als die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern vom Feld. Da rief ihnen der Pfarrer zu und bat, sie mögen ihn und den Dorflehrer losmachen. Kaum aber hatten die beiden Bauern am Dorflehrer gezogen, blieben sie an ihm hängen. Nun waren sie insgesamt sieben, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. Sie kamen nach einiger Zeit in eine Stadt. Da herrschte ein König, der hatte eine Tochter, die war so ernsthaft, dass sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum hatte er ein Gesetz verkündet, um das zu ändern. Wer seine Tochter zum Lachen bringen könne, der solle sie heiraten. Der Dummling, als er das hörte, ging mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter, und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte der Dummling die Hochzeit mit der Königstochter. Aber dem König gefiel der Dummling als Schwiegersohn überhaupt nicht und schob ein paar Ausreden vor. Er sagte zum Beispiel, dass der Dummling erst einmal einen Mann bringen müsse, der einen Keller voll Wein austrinken kann. Der Dummling dachte an das graue Männchen. Das könnte ihm sicher helfen. Er ging also hinaus in den Wald. Und an der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen. Der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so zu Herzen nähme. Da antwortete der: »Ich habe so großen Durst, und ich kann ihn nicht löschen. Das kalte Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist ein Tropfen auf einem heißen Stein?« »Da kann ich dir helfen«, sagte der Dummling. »Komm nur mit mir. Du sollst ganz viel Wein bekommen.« Er führte ihn darauf in des Königs Keller, und der Mann machte sich über die großen Weinfässer her, trank und trank, dass ihm die Hüften wehtaten, und bevor ein Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Der Dummling verlangte abermals seine Braut. Der König aber ärgerte sich, dass ein schlechter Bursch, den jeder Mann ein Dummling nannte, seine Tochter davontragen sollte, und machte neue Bedingungen. Er müsste erst einen Mann heranschaffen, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern ging gleich wieder hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein Miesepetergesicht und sagte: »Oh, ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen. Aber was hilft das, wenn man so einen riesengroßen Hunger hat wie ich? Mein Magen bleibt leer und ich muss mich schon zuschnüren, wenn ich nicht vor Hunger sterben soll.« Der Dummling war froh darüber und sprach: »Mach dich auf und geh mit mir. Du sollst dich mal richtig satt essen.« Er führte ihn an den Hof des Königs. Der hatte alles Mehl aus dem ganzen Königreich zusammenfahren und einen ungeheuren Brotberg davon backen lassen. Der Mann aber aus dem Wald stellte sich davor, fing an zu essen, und nach einem Tage war der ganze riesige Brotberg verschwunden. Der Dummling forderte zum dritten Mal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal Ausflucht und verlangte vom Dummling ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren kann. »Sobald du damit angesegelt kommst, sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben.« Der Dummling ging geradewegs in den Wald. Da saß das alte graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte. »Ich hab für dich getrunken und gegessen. Ich will dir auch das Schiff bauen. Das alles tue ich, weil du so barmherzig zu mir gewesen bist, als ich Hunger und Durst hatte.« Gesagt, getan. Das graue Männchen zauberte geschwind das Schiff herbei, das zu Land und zu Wasser fuhr. Und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Die Hochzeit wurde gefeiert, und nach des Königs Tod bekam der Dummling das ganze Königreich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin. Die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, das hatte keinen Vater und keine Mutter mehr. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen hatte, um darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr, um darin zu schlafen, und eigentlich nicht mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Das Mädchen war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt vergessen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein alter Mann und sprach: »Ach, gib mir doch bitte etwas zu essen, ich bin so hungrig.« Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: »Lass es dir schmecken«, und ging weiter. Da kam ein Kind und jammerte und sprach: »Es friert mich so an meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da nahm es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins, und noch weiter, da bat ein anderes Kind um ein Röcklein. Das gab das Mädchen auch ab. Dann gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden. Da kam noch ein Kind und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte: »Na ja, es ist dunkle Nacht, da sieht mich niemand, da kann ich wohl mein Hemd weggeben.« Und es zog das Hemd aus und verschenkte es auch noch. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal Sterne vom Himmel und waren lauter, harte, blanke Taler. Und obwohl es gerade noch sein Hemdlein weggegeben hatte, so trug es plötzlich ein neues, und das war aus allerfeinstem Stoff. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich, ein Leben lang. Der König vom Goldenen Berg. Ein Kaufmann, der hatte zwei Kinder, einen Buben und ein Mädchen. Die beiden waren noch klein und konnten noch nicht laufen. Die waren beide noch klein und konnten noch nicht laufen. Dem Kaufmann gehörten zwei reich beladene Schiffe, die auf dem Meere fuhren, und sein ganzes Vermögen war darin. Mit den Schiffen wollte er ganz viel Geld verdienen, doch eines Tages kam die Nachricht, sie wären versunken. Da war er nun statt eines reichen Mannes ein armer Mann und hatte nichts mehr übrig als einen Acker vor der Stadt. Um sich sein Unglück ein wenig aus den Gedanken zu schlagen, ging er hinaus auf den Acker, und wie er da so auf und ab ging, stand auf einmal ein kleines schwarzes Männlein neben ihm und fragte, warum er so traurig wäre und was er sich so zu Herzen nähme. Da sprach der Kaufmann: »Wenn du mir helfen könntest, würde ich es dir sagen.« wer weiß, antwortete das schwarze Männchen. Vielleicht helfe ich dir.« Da erzählte der Kaufmann, dass ihm sein ganzer Reichtum auf dem Meeresgrunde lag, weil seine beiden Schiffe untergegangen waren. Nun hätte er nichts mehr übrig als diesen Acker. »Ach, mach dir keine Sorgen«, sagte das Männchen. »Wenn du mir versprichst, dass du das, was dir zu Hause als erstes gegen dein Bein stößt, in genau 12 Jahren hierher auf den Acker bringst, so sollst du Geld haben, so viel du willst.« Der Kaufmann dachte: »Was kann das anders sein als mein Hund?« Aber an seinen kleinen Jungen dachte er nicht und ging das Geschäft mit dem schwarzen Mann ein. Als er zu Hause ankam, da freute sich sein kleiner Junge so sehr darüber, dass er sich an den Stühlen festhielt, zu seinem Vater wackelte und ihn an den Beinen festpackte. Da erschrak der Vater, denn es fiel ihm sein Versprechen ein, und er wusste nun, in was für ein Schlamassel er da hineingeraten war. Weil er aber immer noch kein Geld in seinen Kisten und Kästen fand, dachte er, es wäre sicher nur ein Spaß von dem kleinen schwarzen Männchen gewesen. Einen Monat später ging er auf den Dachboden und wollte altes Zinn zusammensuchen und verkaufen. Da sah er einen großen Haufen Geld herumliegen. Nun war er wieder guter Dinge, kaufte ein, wurde ein größerer Kaufmann als vorher und ließ den lieben Gott einen guten Mann sein. Unterdessen wurde sein Sohn groß und auch klug und geschickt. Je näher aber die 12 Jahre herbeikamen, je sorgenvoller wurde der Kaufmann, so dass man die Angst in seinem Gesicht sehen konnte. Da fragte ihn sein Sohn einmal, was ihm fehlte. Der Vater wollte es nicht sagen, aber der Junge war so hartnäckig, bis ihm der Vater endlich sagte, er hätte ihn, ohne es zu wissen, was er da versprochen habe, einem schwarzen Männchen zugesagt und viel Geld dafür bekommen. Und nun müsste er ihn, seinen eigenen Sohn, wenn 12 Jahre herum wären, ausliefern. Da sprach der Sohn: Oh, Vater, du brauchst keine Angst zu haben. Das wird schon gut werden. Der Schwarze hat doch keine Macht über mich. Als nach 12 Jahren die Stunde der Übergabe kam, gingen sie zusammen hinaus auf den Acker. Und der Sohn machte einen Kreis und stellte sich mit seinem Vater hinein. Da kam das schwarze Männchen und sprach zu dem Alten: »Hast du mitgebracht, was du mir versprochen hast?« Der Vater sagte kein Wort, aber der Sohn fragte: »Was willst du hier?« Da sagte das schwarze Männchen: »Ich habe mit deinem Vater zu sprechen und nicht mit dir. Du hast meinen Vater betrogen und verführt. Gib den Vertrag heraus.« »Nein«, sagte das schwarze Männchen, »mein Recht gebe ich nicht auf.« Da redeten sie noch lange miteinander, aber irgendwann wurden sie sich einig. Der Sohn sollte sich in ein Schiffchen setzen, das auf dem Fluss vor sich hintreibt. Der Vater sollte es mit seinem eigenen Fuß fortstoßen, dann sollte der Sohn dem Wasser überlassen bleiben. Da nahm er Abschied von seinem Vater, setzte sich in ein Schiffchen und der Vater musste es mit seinem eigenen Fuß anschieben. Doch was geschah? Das Schiffchen schlug um, so dass der untere Teil oben war und der Vater glaubte, sein Sohn wäre verloren, ging heim und trauerte um ihn. Das Schiffchen versank aber nicht, sondern schlug kurz danach erneut um, floss dann ruhig weiter und der Jüngling saß sicher darin. So floss es sehr lange, bis es endlich an einem unbekannten Ufer stecken blieb. Da stieg der Junge an Land, sah ein schönes Schloss vor sich liegen und ging darauf zu. Als er aber hineinging, kam es ihm seltsam vor. Er ging durch alle Zimmer, aber sie waren leer. Bis er in die letzte Kammer kam, da lag eine Schlange und ringelte sich. Die Schlange aber war eine verzauberte junge Frau, die freute sich, wie sie ihn sah, und sprach zu ihm: »Kommst du, mein Erlöser? Auf dich habe ich schon 12 Jahre gewartet. Dieses Reich ist verzaubert und du musst es erlösen.« »Wie kann ich das?« »Heute Nacht kommen 12 schwarze Männer, die mit Ketten behangen sind. Die werden dich fragen, was du hier machst. Da schweig aber still und gib ihnen keine Antwort und lass sie mit dir machen, was sie wollen. Sie werden dich quälen, schlagen und stechen. Lass alles geschehen, nur rede nicht. Um 12 Uhr müssen sie wieder fort. Und in der zweiten Nacht werden wieder 12 andere kommen, in der dritten sogar 24. Die werden dir den Kopf abhauen, aber um 12 Uhr ist ihre Macht vorbei. Und wenn du es dann ausgehalten und kein Wörtchen gesprochen hast, so bin ich erlöst. Ich komme zu dir und habe in einer Flasche das Wasser des Lebens. Damit bestreiche ich dich, und dann bist du wieder lebendig und gesund wie zuvor.« Da sprach er, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt: »Natürlich, gern will ich dich erlösen.« Es geschah nun alles, wie sie gesagt hatte. Die schwarzen Männer konnten in allen 3 Nächten kein Wort aus ihm herausbekommen. Und in der dritten Nacht wurde die Schlange zu einer schönen Königstochter, und die kam mit dem Wasser des Lebens und machte ihn wieder lebendig. Und dann fiel sie ihm um den Hals und küsste ihn, und es gab Jubel und Freude im ganzen Schloss. Da wurde ihre Hochzeit gehalten, und er war der König vom Goldenen Berg. Also lebten sie vergnügt zusammen, und die Königin brachte einen schönen Knaben zur Welt. 8 Jahre waren schon herum, da fiel ihm sein Vater ein, und sein Herz wurde bewegt. Er wünschte sich, ihn noch einmal zu besuchen. Die Königin wollte ihn aber nicht fortlassen und sagte: »Ich weiß schon, dass es mein Unglück ist.« Er ließ ihr aber keine Ruhe, bis sie einwilligte. Beim Abschied gab sie ihm noch einen Wunschring und sprach: »Nimm diesen Ring und steck ihn an deinen Finger, so wirst du holterdiepolter dahin versetzt, wo du dich hinwünschst. Nur musst du mir versprechen, dass du ihn nicht gebrauchst, um mich von hier weg zu deinem Vater zu wünschen.« Er versprach ihr das, steckte den Ring an seinen Finger und wünschte sich vor die Stadt, in der sein Vater lebte. Augenblicklich stand er auch schon vor dem Stadttor. Doch die Schildwachen wollten ihn nicht einlassen, weil er so seltsame und doch so reiche und prächtige Kleider anhatte. Da ging er auf einen Berg, wo ein Schäfer seine Schäfchen hütete, tauschte mit diesem die Kleider und zog den alten Schäferrock an. Damit ging er ungestört in die Stadt hinein. Als er zu seinem Vater kam, gab er sich zu erkennen. Der aber glaubte nimmermehr, dass es sein Sohn wäre, und sagte, er hätte zwar einen Sohn gehabt, der wäre aber längst tot. Doch weil er sehe, dass er ein armer, dürftiger Schäfer wäre, so wollte er ihm einen Teller voll zu essen geben. Da sprach der Schäfer zu seinen Eltern: »Ich bin wahrhaftig euer Sohn. Wisst ihr kein Muttermal an meinem Körper, woran ihr mich erkennen könnt?« »Doch«, sagte die Mutter. »Unser Sohn hatte eine Himbeere unter dem rechten Arm.« Er streifte das Hemd zurück, da sahen sie die Himbeere unter seinem rechten Arm und zweifelten nicht mehr, dass er ihr Sohn war. Darauf erzählte er ihnen, er wäre König vom Goldenen Berg und eine Königstochter wäre seine Gemahlin und sie hätten einen schönen Sohn von 7 Jahren. Da sprach der Vater: »Nie und nimmer ist das wahr. Das ist mir ein schöner König, der in einem zerlumpten Schäferrock herkommt. Das glaube ich einfach nicht.« Da wurde der Sohn zornig und drehte, ohne an sein Versprechen zu denken, den Ring herum und wünschte beide, seine Gemahlin und sein Kind, zu sich. In dem Augenblick waren sie auch schon da, aber die Königin klagte und weinte und sagte, er hätte sein Wort gebrochen und hätte sie unglücklich gemacht. Er sagte: »Ach, ich habe es unachtsam getan und nicht mit bösem Willen.« Er redete ihr gut zu und sie tat auch so, als wäre sie ihm nicht mehr böse. Aber in Wirklichkeit hatte sie Böses im Sinn. Da führte er seine Gemahlin hinaus vor die Stadt auf den Acker und zeigte ihr das Wasser, wo das Schiffchen abgestoßen worden war, und sprach dann: »Ich bin müde, setz dich nieder, ich will ein wenig auf deinem Schoß ausruhen.« Da legte er seinen Kopf auf ihren Schoß und sie lauste ihn ein wenig, bis er einschlief. Als er eingeschlafen war, zog sie erst den Ring von seinem Finger, dann zog sie ihren Fuß unter ihm weg, nahm ihr Kind in den Arm und wünschte sich wieder in ihr Königreich zurück. Als er aufwachte, lag er da, ganz verlassen, und seine Gemahlin und das Kind waren fort und der Ring vom Finger auch. »Nach Hause zu meinen Eltern kann ich nicht wieder gehen«, dachte er, »die würden sagen, du bist ein Hexenmeister.« Nein, er wollte lieber aufbrechen und gehen, bis er sein Königreich wiedergefunden hatte. Also ging er fort und kam zu einem Berg, vor dem 3 Riesen standen und miteinander stritten, weil sie nicht wussten, wie sie ihre Beute teilen sollten. Als sie den Jüngling vorbeigehen sahen, riefen sie ihm zu und sagten, kleine Menschen hätten klugen Sinn, er sollte ihre Beute gerecht verteilen. Die bestand erstens aus einem Degen. Wenn einer den in die Hand nahm und sprach, »Köpfe alle runter, nur meiner nicht«, so lagen alle Köpfe auf der Erde. Zweitens aus einem Mantel, wer den anzog, war unsichtbar. Drittens aus ein paar Stiefeln, wenn man die angezogen hatte und sich irgendwo hinwünschte, so war man im selben Augenblick da. Der Jüngling sagte zu den Riesen, »Gebt mir alle 3 Sachen, damit ich probieren kann, ob sie noch in gutem Zustand sind.« Da gaben sie ihm den Mantel, und als er ihn umgehängt hatte, war er unsichtbar. Dann nahm er wieder seine Gestalt an und sprach, »Der Mantel ist gut, nun gebt mir das Schwert.« Sie sagten, »Nein, das geben wir dir nicht. Wenn du sprichst, Köpfe alle runter, nur meiner nicht, so wären unsere Köpfe alle herab, und du allein hättest deinen noch.« Doch gaben sie ihm das Schwert unter der Bedingung, dass er es an einem Baum ausprobieren sollte. Das tat er, und das Schwert zerschnitt den Stamm eines Baumes wie einen Strohhalm. Nun wollte er noch die Stiefel haben, sie sprachen aber, »Nein, die geben wir nicht aus der Hand. Wenn du die anziehst und wünschst dich dann oben auf den Berg, so stünden wir hier unten und hätten nichts mehr.« »Nein, nein, das will ich doch nicht tun.« Da gaben sie ihm auch die Stiefel. Als er nun alle 3 Stücke hatte, das Schwert, den Mantel und die Stiefel, so dachte er an nichts als an seine Frau und sein Kind und sprach so vor sich hin, »Wäre ich doch auf dem Goldenen Berg!« Und sofort verschwand er vor den Augen der Riesen. Die hatten nun nichts mehr und ärgerten sich schwarz. Als der Jüngling ganz nah am Schloss war, hörte er Freudengeschrei, Geigen und Flöten, Und die Leute sagten ihm, seine Gemahlin feierte heute ihre Hochzeit mit einem anderen. Da wurde er zornig und sprach: »Die Falsche! Sie hat mich betrogen und mich verlassen, als ich eingeschlafen bin!« Da hing er sich seinen Mantel um und ging unsichtbar ins Schloss hinein. Als er in den Saal eintrat, war da eine große Tafel mit köstlichen Speisen besetzt, und die Gäste aßen und tranken, lachten und scherzten. Seine Gemahlin aber saß in der Mitte in prächtigen Kleidern auf einem königlichen Sessel und hatte die Krone auf dem Haupt. Er stellte sich hinter sie, und niemand sah ihn. Wenn sie ihr ein Stück Fleisch auf den Teller legten, nahm er ihr den Teller weg und aß es, und wenn sie ihr ein Glas Wein einschenkten, nahm er es weg und trank es aus. Die Diener gaben ihr immer, und sie hatte doch immer nichts, denn Teller und Glas verschwanden augenblicklich. Da stand sie auf und ging in ihre Kammer und weinte. Er aber ging hinterher. Da sprach sie: »Ist denn der Teufel über mir, oder kam mein Erlöser nie zu mir?« Da machte er sich sichtbar, ging in den Saal und rief: »Die Hochzeit ist aus, der wahre König ist gekommen!« Die Könige, Fürsten und Räte, die da versammelt waren, verhöhnten ihn und lachten ihn aus. Er aber sprach: »Wollt ihr hinaus oder nicht?« Da wollten sie ihn fangen und stürzten auf ihn los. Aber er zog sein Schwert und sprach: »Köpfe alle runter, nur meiner nicht!« Da rollten alle Köpfe zur Erde, und er war allein der Herr und der König vom Goldenen Berg. Goldhähnchen. Es lebte einmal ein alter Mann in einem Waldhäuschen, der besaß außer mehreren Kindern auch ein Goldhähnchen. Das ist der kleinste unter den europäischen Vögeln und gehört zu den Zaunkönigen. Dieses allerliebste Vögelchen hatte der Alte sehr lieb, und die Kinder hatten es nicht minder lieb. Und kurz bevor der Alte starb, sagte er zu den Kindern: »Verkauft nur ja das Goldhähnchen nicht, denn das ist ein Glücksvögelchen.« Aber als der Alte gestorben war, kehrten Not und Mangel in das Häuschen der Kinder ein. Nun legte Goldhähnchen jede Woche ein Ei, so groß wie eine Erbse und von erbsengelber Farbe. Hatte der Vater immer fortgetragen und war mit Geld und Lebensmitteln zurückgekehrt. Da nun die Lebensmittel ausgegangen waren, entschloss sich der älteste Sohn, die gelegten Eier zu nehmen und sie zu verkaufen. Wo er die Goldhähnchen-Eier aber anbot, wurde er ausgelacht. Und zum Schluss gab ihm ein Mann aus Mitleid ein paar Pfennige dafür. Als diese ausgegeben waren und der Hunger stärker als zuvor war, machte sich der Knabe wieder auf den Weg. Diesmal nur mit einem einzigen Ei. Und da war er glücklicher. Er fand den Mann, dem der Vater immer die Eier verkauft hatte und der ihren Wert sehr wohl kannte, denn sie waren aus purem Gold. Als der Mann aber merkte, dass der Junge nichts von dem Geheimnis wusste, sagte er: »Was soll ich mit dem Ei? Verkauf mir den Vogel, ich will dir ihn sehr gut bezahlen.« Und ging auch gleich mit in das Waldhäuschen der Kinder. Die anderen Kinder weinten und klagten, als ihr ältester Bruder das Goldhähnchen an den Mann verkaufte, der einige blanke Taler dafür auf den Tisch legte. Das Vögelchen flatterte unruhig im Käfig hin und her, und den Kindern war es, als wenn es schrie: »Verkauft mich nicht, verkauft mich nicht!« Aber es wurde doch verkauft. Und als das Vöglein fort war, da war es vollends aus mit dem Glück in dem Waldhäuschen. Die Kinder mussten betteln gehen und waren bald in alle Winde verstreut und weit voneinander entfernt unterwegs. Zu dieser Zeit geschah es, dass der König des Landes starb, und seine junge, schöne Witwe ließ nach der Trauerzeit bekannt machen, sie werde demjenigen ihre Hand reichen und den Thron mit ihm teilen, der mit verbundenen Augen die aufgehängte Krone mit einer Lanze herabstechen werde. Das Goldhähnchen sang damals immerfort: »Wer mich isst, wird König, wer mich isst, wird König, wer mich isst, wird König, wer mich isst, wird König.« Das gefiel dem Mann, der es gekauft hatte. Und obwohl er nun auf die goldenen Eier verzichten musste, wenn er es verspeiste, so tötete er es doch, ließ es rupfen und mit bunter Seide einwickeln, um es, wenn es gebraten war, wiederzuerkennen. Er gab der Köchin strengen Befehl, sehr gut darauf aufzupassen. Er hatte viele Freunde zu einem Festmahl eingeladen, damit ihm gleich zugejubelt werde, wenn er den Vogel gegessen und plötzlich König werde. Während nun das Festmahl vorbereitet wurde, kam der junge Mann, der das Goldhähnchen einst als Junge verkauft hatte, als ein armer Bettler vor das Haus und bat die Köchin um ein Almosen oder ein Stück Brot. Und diese sagte: »Haben sollst du etwas, musst aber auch etwas tun.« Und dazu war er gern bereit. Er holte Wasser aus dem Brunnen, spaltete Holz fürs Herdfeuer, drehte den Bratenwender und passte auf die Vögel auf, die in der Pfanne gebraten wurden. Darunter war auch das Goldhähnchen. Aus Versehen stieß er mit einem Stück Holz an die Pfanne und da fiel das Goldhähnchen heraus in die glühenden Kohlen. »Schade um das Vöglein«, dachte er, und obwohl er sehr erschrocken war, schob er es sich schnell in den Mund und verspeiste es. Huh, war das heiß! Er verbrannte sich tüchtig dabei. Er wusste aber nicht, dass es sein ehemaliges Goldhähnchen gewesen war. Als die Köchin in die Küche kam, zählte sie die Vögel durch, sah, dass eins fehlte und jagte den neuen, ungetreuen Küchenburschen mit Schimpfen und Schelten von dannen, wickelte aber geschwind einen anderen Vogel mit bunter Seide ein und trug die knusprige Mahlzeit ihrem Herrn auf. Dieser aß das Vöglein mit großer Vorfreude. Bei dieser Vorfreude blieb es aber. Noch heute sitzt er dort und wartet, dass er König wird und ärgert sich, dass er so viele Freunde auf seine Kosten eingeladen hat. Der Fortgejagte schlich trübselig durch die Straßen und bettelte vor der Türe des Müllers. Dieser brauchte gerade einen Eseltreiber und verlieh diese Stelle dem armen Burschen. Er durfte bei den Eseln im Stall schlafen. Und siehe, am nächsten Morgen fand der Müller, als er neues Stroh verteilte und das alte wegräumte, goldene Eier in dem Stroh, auf dem sein Eseltreiber geschlafen hatte. Das gefiel ihm, und er dachte: »Den Burschen musst du lang behalten, das ist ein Goldfink, während der vorige ein Mistfink war.« Jetzt kam der Tag des Kronenstechens, und da meinte der Eseltreiber, wenn jedermann stechen und sein Glück versuchen dürfte, wollte er es auch wagen. Er bat den Müller um einen Speer und um ein Pferd. Der Müller lachte aus vollem Halse, doch dachte er, das gibt einen Riesenspaß, und er gab ihm eine alte, lahme und spindeldürre Mähre und einen alten Speer und schickte ihn zum Stechen um die Königskrone. Alles lachte, als der wunderliche Ritter dahergetrabt kam, und die Königin schaute unwillig drein, dass so ein armseliger Bursche sich zu dem Kronenstechen drängte, zu welchem sich so viele vornehme Ritter und Herren eingefunden hatten. Aber weil sie das Kronenstechen für alle freigegeben hatte, so durfte sie das jetzt nicht einfach rückgängig machen. Das Kampfspiel begann damit, dass ein Graf und ein Ritter nach dem anderen mit verbundenen Augen nach der Krone stach und keiner die Krone traf. Und es endete damit, dass der Eseltreiber so glücklich war, die Krone zu treffen und herabzustechen. Der Königin war das sehr zuwider, aber es half nichts. Der Eseltreiber wurde nun zum König. Und jener Müller, sein Herr, fand seitdem keine Goldeier mehr im Stroh seines Stalles, sondern nur solche, wie sie die Esel legen. So ein Mist. Da die Königin ihren neuen Gemahl nicht liebte wegen seiner geringen Herkunft, so überlegte sie Tag und Nacht, wie sie ihn wieder loswerden konnte. Sie ging deshalb zu einer alten, mächtigen Zauberin, und die gab ihr ein Kraut, das die Kraft hatte, die menschliche Gestalt in eine tierische zu verwandeln. Dieses Kraut mischte die böse Königin ihrem Gemahl ins Essen, und siehe, als der König die Speise genossen hatte, so begann er sich zu verwandeln, und es wurde ein leibhaftiger Esel aus ihm, der vorher ein sehr schöner junger Mensch gewesen war. Deshalb wurde er mit Schimpf und Schande aus dem Hofe gejagt, und nun wurde ein anderer zum König gewählt, dessen Wahl man klugerweise nicht wieder dem Glück und dem blinden Zufall überließ, weil man fürchtete, abermals einen Esel zur höchsten Stelle gelangen zu sehen. Der arme frühere Eseltreiber, jetzt selbst Esel, nahm den Weg zur Mühle, wo er zuvor sehr zufrieden die Esel gehütet und auf Stroh geschlafen hatte. Der Müller, als er ihn kommen sah, konnte ihn nicht von den anderen Eseln unterscheiden, obwohl in seinen Augen etwas Menschliches war. Und da wurde er in der Mühle zu den anderen Eseln gestellt, musste Säcke mit Getreide und Mehl tragen, Jahr aus, Jahr ein, und hatte es um kein Haar besser oder schlechter als die übrigen Esel auch. Nun hatte dieser arme Esel, als er noch ein Mensch gewesen war, eine Schwester gehabt. Auch die hatte mit dem Betteln begonnen. Aber bald schon durfte sie als Magd in einem Kloster arbeiten. Sie war treu und fleißig, wurde dann selbst eine Nonne und man vertraute ihr das Amt der Pförtnerin an. Dieses Kloster ließ eines Tages in derselben Mühle das Getreide mahlen, in der der gewisse Esel sich befand. Und wie er zum ersten Male mit seinen Säcken an die Klosterpforte kam, erkannte er sofort in der Pförtnerin seine Schwester, denn er hatte noch menschliche Gedanken und menschliche Erinnerungen. Ia, Ia! Er schrie hell auf und gab seine Freude zu erkennen. Und auch im Herzen der Pförtnerin erwachte eine gewisse Sympathie für diesen Esel. Das war die Stimme der Natur. Durch die Arbeit im Kloster kannte sich die Pförtnerin mit allen Kräutern aus und baute die besten und kräftigsten im Klostergarten selbst an. Da ging sie hin, pflückte ein Zauberkraut, das die Kraft besaß, die tierische Gestalt, wenn sie durch Zauberei verliehen war, wieder in menschliche zu verwandeln, und gab es dem Esel zu fressen. Da wurde er wieder Mensch, wie zuvor, und bedankte sich bei seiner guten Schwester mit vielen Küssen und Tränen. Er hatte aber 7 Jahre Säcke getragen und als Esel viel Prügel eingesteckt. Deshalb wollte er nicht wieder unter Menschen leben. In der Nähe des Klosters, wo er seine gute, fromme Schwester wieder gefunden hatte, erbaute er sich eine Hütte von Baumzweigen und wurde ein frommer Einsiedel- und Waldbruder. Da lebte er von Wurzeln und Kräutern und hatte seine Lust an dem lieblichen Gesang der Waldvögel und fütterte und pflegte sie, mit Ausnahme der Goldhähnchen. Die konnte er nicht leiden und verwünschte sie, weil das eine ihm nur Unglück gebracht hatte. Die Knaben mit den goldenen Sternlein. Es war einmal ein junger Graf, der wollte, so schön er auch war, noch nicht heiraten. Er fand aber Vergnügen daran, bei Nacht im Dorfe herumzuschleichen und die jungen Burschen und Mädchen zu belauschen, was sie in ihren Spinnstuben sangen und sagten. Eines Tages hörte er ein Gespräch, bei dem er selbst der Gegenstand war. »Oh, wenn sich unser guter Graf eine Frau nähme«, sagte das eine Mädchen, »so wollte ich, wenn ich es würde, ihm die leckersten Speisen kochen. Und ich«, fiel eine zweite ein, »wollte ihm seine Kleider recht gut erziehen und pflegen. Ich aber«, sprach die dritte, »wollte ihm 2 Knäblein schenken, wenn er mich zur Frau nehme. Die sollten goldene Sternlein auf der Brust tragen.« Die anderen lachten. Der Graf aber hatte allerlei Gedanken und ging auf sein Schloss zurück. Am nächsten Tag ließ er die 3 Mädchen rufen, und sie mussten ihm alles noch einmal sagen, was sie gestern miteinander über ihn gesprochen hatten, wenn er eine von ihnen zur Frau nähme. Die letzte weigerte sich, denn sie schämte sich. Als sie aber schließlich ihren kühnen Wunsch vortrug, nahm sie der Graf freundlich bei der Hand und sprach, »Du sollst meine Frau sein. Wenn du mir 2 Knäblein schenkst, so wie du gesagt hast, wenn aber nicht, so will ich dich mit Schmach aus meinem Schloss jagen.« Das Mädchen willigte ein, denn sie war guten Mutes und trug eine verborgene Liebe zu dem Grafen in ihrem Herzen. Die Hochzeit wurde begangen, obwohl die alte Gräfin sehr sauer dreinschaute. Als nun einige Monde vergangen waren und die junge Gräfin schwanger war, begab es sich, dass der Graf in ein fernes Land ziehen musste. Und er bat seine Mutter, ihm sofort zu schreiben, wenn seine Gemahlin ein Kind geboren haben würde. Seine Mutter hatte aber nichts Gutes im Sinn. Die Geburt rückte heran und die junge Frau brachte 2 Zwillinge zur Welt. 2 holde Knaben, die trugen goldene Sternlein auf der Brust. Die junge Mutter war aber so erschöpft, dass sie nach der Geburt lange in Ohnmacht lag. Als sie erwachte und nach den Kindlein fragte, sagte man, sie habe 2 Katzen geboren, die man ersäuft habe. Darüber jammerte sie sehr, mehr als über das Unglück, das nun folgte. Schmachvoll wurde sie aus dem Hause geschickt, wie eine Bettlerin, und niemand erbarmte sich ihrer. Nur ein Diener, der vertraute ihr heimlich, dass sie 2 schöne Knäblein mit goldenen Sternlein auf der Brust geboren habe. Sie seien ihm in einem Korb mit dem Befehl übergeben worden, sie ins Wasser zu werfen, da es Katzen seien. Er aber habe den Korb geöffnet, und da ihm die unschuldigen Würmlein so leid getan hatten, habe er sie einer seiner Tanten übergeben. Darüber freute sich die Verstoßene in ihrem Schmerz sehr, dankte dem mitleidigen Menschen 1000 Mal, eilte zu ihren Kindern und lebte mehrere Jahre in verborgener Einsamkeit mit ihnen. Die Knäblein wuchsen heran und wurden immer schöner. Die arme Frau dachte wieder an ihren Gemahl. Wenn er die Knäblein sähe, würde er alles wieder gut machen, was seine böse Mutter ihr angetan hatte. Da träumte sie, sie solle unter einen großen Lindenbaum gehen. Dort werde sie einen Haufen Leinknoten finden. Mit denen sollte sie sich die Taschen füllen, aber bloß nicht mehr nehmen und dann nach Portugal gehen, wo ihr Gemahl von einer Zauberin oder Fee festgehalten werde. Die Frau ging an den Baum aus dem Traum, fand dort tatsächlich die Leinknoten und füllte sich die Taschen damit voll. In einem Wald wurde sie von Räubern überfallen und ganz ausgeplündert, so dass sie keinen Pfennig mehr hatte. Sie musste sich durch Betteln weiterhelfen, ihre Füße waren blutig gerissen und noch war ihr Weg sehr lang. Eines Tages bettelte sie an der Pforte eines schönen Schlosses. Die Edelfrau sah ihre Knaben und war von ihrer Schönheit aufs Höchste überrascht. Sie bat die arme Frau um einen ihrer Knaben und versprach ihr dafür, jede Bitte zu erfüllen. Der Armen fiel es sehr schwer, eines ihrer Kinder abzugeben, aber sie willigte ein und bat dafür um das goldene Spinnrädchen, das die Edelfrau eben vor sich stehen hatte. Diese wunderte sich über diesen Wunsch, gab ihr jedoch das Spinnrädchen und einer der beiden Knaben blieb bei ihr. Die arme Frau aber war weiter und weiter gegangen und musste sich schließlich auch noch von ihrem zweiten Knaben trennen, für den sie eine goldene Spieluhr erhielt. Diese beiden Sachen verwahrte sie sehr sorgfältig und setzte ihre beschwerliche Wanderschaft fort. Nach unendlichen Mühseligkeiten kam sie in Portugal an, am Schloss, in dem ihr Gemahl wohnte. Die Diener erzählten ihr, der Herr sei verheiratet, aber noch niemand habe das Antlitz seiner Gemahlin gesehen, da sie nur des Nachts im Schloss sei und des Tages wisse niemand, wohin sie gegangen sei. Als nun die Sonne untergegangen war, schlich sie sich in den Schlossgarten, setzte sich unter das Fenster der Gräfin und drehte ihr Spinnrädlein, dass es wie ein Stern durch die Nacht leuchtete. Dies sah aber die Zauberin, die die Gemahlin des Grafen war, und trat zu der Frau und fragte sie nach dem seltsamen Spielzeug. Die Frau bot es ihr zum Geschenk an, wenn sie ihr dafür eine Bitte gewähre, sie bitte nämlich, eine Nacht bei ihrem Gemahl bleiben zu dürfen. Die Frau wunderte sich darüber sehr, willigte jedoch ein. Heimlich aber gab sie dem Grafen einen Schlaftrunk, so dass er die ganze Nacht nicht erwachte und die verzweifelte Frau an seiner Seite den Morgen heranbrechen sah, als die Zauberin sie abholte. Den nächsten Abend saß sie wieder vor dem Schloss und drehte ihre goldene Spieluhr. Die Zauberin kam wieder und musste ihr dieselbe Bitte gewähren. Diesmal hatte sie aber den Schlaftrunk nicht stark genug gemischt, und ehe der Morgen anbrach, erwachte er daher, wunderte sich, die abgemagerte, verkümmerte Frau neben sich zu finden, die nun vor ihm ihr ganzes Herz ausschüttete. Da ergriff den Grafen eine unglaubliche Sehnsucht nach seinen Kindern, und er versprach ihr, sie wieder als Gattin anzuerkennen. Dann stellte er sich schlafend, als die Fee kam und die Frau von dannen führte. Der Fee aber erzählte er, er habe einen sonderbaren Traum gehabt. Ein Mann habe irrtümlich seine Gattin verstoßen und eine andere gefreit, die erste aber habe ihn aufgesucht mit Aufopferung ihres Körpers und ihrer Schönheit. Was der Gatte nun tun solle, wenn sie ihn gefunden hätte? Dann muss er sich von der zweiten scheiden und zu der treuen zurückkehren, sprach die Fee. Du hast dein Urteil gesprochen, antwortete der Graf und erzählte ihr alles, was geschehen war. Da trennte die Fee sich schmerzlich von ihm. Der Graf aber kehrte mit der treuen Gattin zurück in die Heimat, nachdem er seine Knäblein zurückgekauft hatte. Seine böse Mutter durfte ihm nicht wieder vors Gesicht kommen. Den mitleidigen und gutmütigen Diener belohnte er reich. Die Knaben mit den goldenen Sternlein wuchsen heran zur Freude ihrer Eltern und wurden später wackere Helden, die viele Schlachten schlugen und gewannen. Rumpelstilzchen. Es war einmal ein Müller. Er war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun traf es sich, dass er mit dem König zu sprechen kam und zu ihm sagte, »Ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.« Dem König, der das Gold liebte, gefiel die Kunst und er befahl, dass die Müllerstochter bald zu ihm gebracht werden sollte. Dann führte er sie in eine Kammer, die ganz voll Stroh war, gab ihr ein Spinnrad und sprach, »Wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so musst du sterben.« Darauf wurde die Kammer verschlossen und sie blieb allein darin. Da saß nun die arme Müllerstochter und wusste sich keinen Rat, denn sie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spann, und ihre Angst wurde immer größer, bis sie zu weinen anfing. Da ging auf einmal die Tür auf, und ein kleines Männchen trat herein und sprach, »Guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weinst du so sehr?« »Ach«, antwortete das Mädchen, »ich soll Stroh zu Gold spinnen und verstehe das nicht.« Da sprach das Männchen, »Was gibst du mir, wenn ich dir's spinne?« »Mein Halsband«, sagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal gezogen war die Spule voll. Dann steckte es eine andere auf und schnurr, schnurr, schnurr, dreimal gezogen war auch die zweite voll. Und so ging es fort bis zum Morgen. Da war alles Stroh versponnen und alle Spulen waren voller Gold. Als der König kam und nachsah, da staunte er und freute sich. Aber sein Herz wurde nur noch begieriger und er ließ die Müllerstochter in eine andere Kammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr, auch dieses Stroh in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wusste sich nicht zu helfen und weinte. Da ging abermals die Tür auf und das kleine Männchen kam und sprach, »Was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?« »Meinen Ring«, antwortete das Mädchen. Das Männchen nahm den Ring und fing wieder an, mit dem Spinnrad zu schnurren und hatte bis zum Morgen alles Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war aber noch immer nicht des Goldes satt, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach, »Die musst du noch in dieser Nacht verspinnen. Wenn dir das gelingt, sollst du meine Frau werden.« »Denn«, dachte er, »eine reichere Frau kannst du auf der Welt nicht haben.« Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum dritten Mal wieder und sprach, »Was gibst du mir, wenn ich dir auch diesmal das Stroh spinne?« »Ich habe nichts mehr, das ich dir geben könnte«, antwortete das Mädchen. »So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind.« »Wer weiß, wie alles kommt«, dachte die Müllerstochter und wusste sich in der Not nicht anders zu helfen und versprach dem Männchen, was es verlangte. Dafür spann das Männchen noch einmal das Stroh zu Gold, und als am Morgen der König kam und alles fand, wie er es gewünscht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schöne Müllerstochter ward eine Königin. Nach einem Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Da trat es in ihre Kammer und sprach, »Nun gib mir, was du versprochen hast.« Die Königin erschrak und bot dem Männchen alle Reichtümer des Königreiches an, wenn es ihr nur das Kind lassen wollte. Aber das Männchen sprach, »Nein, etwas Lebendes ist mir lieber als alle Schätze der Welt.« Da fing die Königin so an zu jammern und zu weinen, dass das Männchen Mitleid mit ihr hatte und sprach, »3 Tage will ich dir Zeit lassen. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, so sollst du dein Kind behalten.« Nun dachte die Königin die ganze Nacht über an alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich weit und breit nach neuen Namen erkundigen. Als am andern Tag das Männchen kam, fing sie an mit Kaspar, Melchior, Balthasar, und sagte alle Namen, die sie wusste, nach der Reihe auf, aber bei jedem sprach das Männlein, so heiß ich nicht. Den zweiten Tag ließ sie bei allen Leuten herumfragen und sagte dem Männlein die ungewöhnlichsten und seltsamsten Namen vor. Rippenbiest, Hammelwade, Schnürbein, aber es blieb dabei. So heiß ich nicht. Am dritten Tag kam der Bote wieder zurück und erzählte, neue Namen habe ich keinen einzigen finden können. Aber als ich an einem hohen Berg um die Waldecke kam, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen, so sah ich ein kleines Haus und vor dem brannte ein Feuer und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie, heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Da war die Königin ganz froh, dass sie den Namen wusste. Und als bald darauf das Männlein kam und sprach, nun, Frau Königin, wie heiß ich? Fragte sie erst, heißt du Kunz? Nein. Heißest du Heinz? Nein! Heißt du etwa Rumpelstilzchen? Das hat dir der Teufel gesagt! Das hat dir der Teufel gesagt! Schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten entzwei. Goldener. Vor vielen Jahren hatte einmal in einem dichten Wald ein armer Hirte gelebt. Der hatte sich ein Häuschen aus Brettern mitten im Wald erbaut. Darin wohnte er mit seiner Frau und 6 Kindern. Die waren alle Knaben. Neben dem Haus war ein Ziehbrunnen und ein kleiner Garten. Und wenn der Vater das Vieh fütterte, so gingen die Kinder hinaus und brachten ihm zu Mittag oder am Abend einen kühlen Trunk aus dem Brunnen oder ein leckeres Gericht aus dem Garten. Den jüngsten Jungen riefen die Eltern nur Goldener, denn seine Haare waren wie Gold, und obwohl er der Jüngste war, so war er doch der Stärkste von allen und auch der Größte. So oft die Kinder hinaus in die Umgebung gingen, so schritt Goldener mit einem Baumzweig voran. Sonst wollten die anderen nicht losgehen, denn sie fürchteten sich, auf ein Abenteuer zu stoßen. Ging aber Goldener voran, so folgten sie ihm freudig, eines hinter dem anderen nach, durch das dunkelste Dickicht und auch wenn es schon dunkel war und der Mond über dem Gebirge stand. Eines Abends vergnügten sich die Kinder auf dem Rückweg zum Haus mit schönen Spielen im Wald, und Goldener hatte auch so eine Freude damit, dass er so hell aussah wie das Abendrot. »Lasst uns zurückgehen«, sprach der Älteste. »Es scheint dunkel zu werden.« »Seht da, der Mond«, sprach der Zweite. Da wurde es auf einmal ganz hell zwischen den dunklen Tannen, aber es war nicht der Mond. Nein, eine Frauengestalt, leuchtend wie der Mond, setzte sich auf einen der moosigen Steine, holte aus einer kristallenen Spindel einen hellen Faden heraus, der in die Nacht leuchtete. Dann lächelte sie Goldener an und sang, »Der weiße Fink, die goldene Ros, die Königin im Meeresschoß.« Sie hätte wohl noch weiter gesungen, doch dann brach ihr der Faden durch und sie erlosch wie ein Licht. Nun war es ganz Nacht. Die Kinder fasste ein Grausen. Sie sprangen mit kläglichem Geschrei, das eine dahin, das andere dorthin, über Felsen und Klüfte, und eins verlor das andere. Viele Tage und Nächte irrte auch Goldener in dem dicken Wald umher, fand aber weder einen seiner Brüder noch die Hütte seines Vaters, noch sonst irgendeine Spur eines Menschen, denn der Wald war einfach so dicht verwachsen. Die Brombeeren, die überall herumrankten, stillten seinen Hunger und Durst, sonst wäre er bestimmt jämmerlich verhungert oder verdurstet. Endlich, am dritten Tag, andere sagen gar erst am sechsten oder siebten Tage, wurde der Wald hell und immer heller, und da kam Goldener hinaus auf eine schöne grüne Wiese. Da war es ihm so leicht ums Herz, und er atmete mit vollen Zügen die freie Luft ein. Auf derselben Wiese waren Garne ausgelegt, denn da wohnte ein Vogelsteller, der fing Vögel, die aus dem Wald flogen, und brachte sie in die Stadt, um sie dort zu verkaufen. »Solch ein Bursche kommt mir gerade recht«, dachte der Vogelsteller, als er Goldener erblickte, der auf der grünen Wiese nah an den Garnen stand und in den weiten blauen Himmel hineinsah und sich nicht satt sehen konnte. Der Vogelsteller wollte sich einen Spaß machen. Er zog seine Garne und husch war Goldener gefangen und lag unter den Fäden, ganz erstaunt, denn er wusste nicht, wie das geschehen war. »So fängt man die Vögel, die aus dem Wald kommen«, sprach der Vogelsteller laut lachend. »Du bist wohl ein Fuchs, was? Bleibe bei mir, ich bringe dir das Vögelfangen bei.« Goldener war sofort einverstanden. Ein Leben als Vogelfänger wollte er sich gefallen lassen, zumal er ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters jemals wiederzufinden. »Lass sehen, was du gelernt hast«, sprach der Vogelsteller nach einigen Tagen zu ihm. Goldener zog die Garne und beim ersten Zug fing er einen schneeweißen Finken. »Verschwinde bloß mit diesem schneeweißen Finken«, schrie der Vogelsteller, »du hast es mit dem Bösen zu tun.« Und er stieß Goldener ganz unsanft von der Wiese, und den weißen Finken, den ihm Goldener gereicht hatte, zertrat er unter vielen Verwünschungen mit den Füßen. Goldener konnte die Worte des Vogelstellers nicht begreifen. Er ging traurig, aber dann doch wieder frohen Mutes in den Wald zurück und nahm sich noch einmal vor, die Hütte seines Vaters zu suchen. Tag und Nacht lief er über Felsensteine und alte gefallene Baumstämme, fiel auch ganz oft über die schwarzen Wurzeln, die aus dem Boden überall hervorragten. Am dritten Tag aber wurde der Wald endlich wieder heller, und da kam er hinaus in einen schönen, lichten Garten. Der war voll mit den lieblichsten Blumen, und weil Goldener so etwas noch nie erblickt hatte, blieb er voll Bewunderung stehen. Der Gärtner im Garten sah ihn nicht sofort, denn Goldener stand unter den Sonnenblumen und seine Haare glänzten im Sonnenschein nicht anders als so eine Blume. »Oh, wen haben wir denn da? Solch einen Burschen wie dich habe ich gerade gesucht!« Und das Tor des Gartens schloss. Goldener ließ sich auch hier nieder, denn unter den Blumen konnte er sicher ein buntes Leben haben, zumal er wieder ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters zu finden. »Fort in den Wald«, sprach der Gärtner eines Morgens zu Goldener, »hol mir einen wilden Rosenstock, damit ich zahme Rosen darauf pflanzen kann.« Goldener ging und kam mit einem Stock der schönsten goldfarbenen Rosen zurück. Die waren auch nicht anders, als hätte sie der geschickteste Goldschmied für die Tafel eines Königs geschmiedet. »Verschwinde mit diesen goldenen Rosen«, schrie der Gärtner, »du hast es mit dem Bösen zu tun.« Und auch der Gärtner stieß ihn unsanft aus dem Garten und trat die goldenen Rosen unter vielen Verwünschungen in die Erde. Goldener konnte die Worte des Gärtners nicht begreifen, doch er ging einfach wieder in den Wald zurück und nahm sich nochmals vor, die Hütte seines Vaters zu suchen. Er lief Tag und Nacht von Baum zu Baum, von Fels zu Fels. Am dritten Tage endlich wurde der Wald hell und immer heller, und da kam Goldener hinaus an das blaue Meer. Das lag in einer unermesslichen Weite vor ihm. Die Sonne spiegelte sich in der kristallhellen Fläche, und es sah aus wie fließendes Gold. Darauf schwammen schön geschmückte Schiffe mit langen, fliegenden Wimpeln. Einige Fischer hielten in einer zierlichen Barke am Ufer, in die stieg Goldener ein und sah mit Erstaunen aufs hell glitzernde Meer. »Ein solcher Bursch fehlt uns gerade ganz nötig«, sprachen die Fischer, und husch stießen sie sich wieder vom Land ab. Goldener ließ sich das gefallen, denn er hoffte auf ein goldenes Leben bei den Fischern, zumal er wieder einmal ganz die Hoffnung aufgegeben hatte, die Hütte seines Vaters wiederzufinden. Die Fischer warfen ihre Netze aus und fingen nichts. »Lass sehen, ob du glücklicher bist«, sprach ein alter Fischer mit silbernen Haaren zu Goldener. Mit ungeschickten Händen senkte Goldener das Netz in die Tiefe, zog und fischte eine Krone aus hellem Gold. Triumph! Hurra! Rief der alte Fischer und fiel Goldener zu Füßen. Ich begrüße dich als unseren König. Vor 100 Jahren versenkte der alte König, der keine Kinder hatte, sterbend seine Krone im Meer, und so lange, bis irgendeinem Glücklichen das Schicksal bestimmt war, die Krone wieder aus der Tiefe zu ziehen, sollte der Thron ohne Nachfolger in Trauer gehüllt bleiben. »Hoch lebe unser neuer König!« riefen die Fischer und setzten Goldener die Krone auf. Die Nachricht von Goldener und der wiedergefundenen Königskrone ging bald von Schiff zu Schiff und über das Meer weit ins Land hinein. Da war die goldene Fläche bald mit Schiffen besetzt, die mit Blumen und Laubwerk geziert waren, und diese begrüßten mit lautem Jubel alle das Schiff, auf dem König Goldener stand. Er stand, die helle Krone auf dem Kopf, vorne am Bug des Schiffes, und sah ruhig der Sonne zu, wie sie im Meer unterging und erlosch. Im Abendwind wehten seine goldenen Locken. Hans im Glück. Hans war vor ein paar Jahren von zu Hause weggegangen, um eine Arbeit zu finden. Er hatte Glück und war tüchtig. 7 Jahre lang arbeitete er für seinen Herrn. Aber dann hatte Hans etwas anderes im Sinn. »Herr, meine Zeit ist herum. Ich will wieder heim zu meiner Mutter. Gebt mir meinen Lohn.« »Ja, Hans, du hast mir treu und ehrlich gedient. So wie dein Dienst war, so soll auch der Lohn sein.« Und er gab Hans ein echtes Stück Gold, das so groß wie Hans' Kopf war. Hans zog ein Tuch aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, hing es über die Schulter und machte sich auf den Weg nach Hause. Als er so dahinging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem munteren Pferd vorbeitrabte. »Ach, was ist das Reiten ein schönes Ding! Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart die Schuhe und kommt schnell vorwärts.« Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief: »Ei, Hans, warum läufst du auch zu Fuß?« »Ich muss ja leider. Hier, ich habe einen Klumpen heimzutragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerade halten. Auch drückt es mir auf die Schulter.« »Weißt du was?« sagte der Reiter. »Wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen.« »Von Herzen gern, aber ich sage dir, du musst ganz schön schleppen.« Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half Hans aufs Pferd hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach: »Wenn's nun recht geschwind gehen soll, so musst du mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen.« Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferd saß und so frank und frei dahinritt. Irgendwann wollte er noch schneller reiten und fing an, mit der Zunge zu schnalzen und hopp hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab, und schon war er abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen und bald über alle Berge, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich hertrieb. Hans suchte seine Knochen zusammen und kam wieder auf die Beine. Er war aber stocksauer und sprach zu den Bauern: »Es ist ein schlechter Spaß, das Reiten, zumal wenn man auf so eine Mähre gerät wie diese, die losrennt und einen herabwirft, dass man sich fast den Hals bricht. Ich setze mich nimmermehr auf einen solchen Gaul. Da lob ich mir eure Kuh. Da kann man mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag sicher. Was gäb ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte?« »Nun«, sprach der Bauer, »wenn ich dir einen so großen Gefallen damit tun kann, so will ich dir wohl meine Kuh gegen das Pferd tauschen.« Hans willigte mit 1000 Freuden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Hans trieb seine Kuh ruhig vor sich her und freute sich über den glücklichen Handel. »Hab ich nur ein Stück Brot, und daran wird's mir doch bestimmt nie fehlen, so kann ich, so oft ich will, Butter und Käse dazu essen. Hab ich Durst, so melk ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr?« Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt und aß in seiner großen Freude alles, was er noch bei sich hatte. Für seine letzten paar Heller ließ er sich ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer auf das Dorf seiner Mutter zu. Die Hitze wurde drückender, je näher der Mittag kam. Da wurde es Hans ganz heiß, so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. Hans dachte, jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben. Er band die Kuh an einen dürren Baum, und da er keinen Eimer hatte, stellte er seine Ledermütze unter. Aber so sehr er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, gab ihm das ungeduldige Tier auch noch mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und erst nach einer Weile wieder wusste, wer und wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einer Schubkarre ein junges Schwein liegen hatte. »Was sind das für Streiche?« rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach, »Da, trink erst einmal und erhol dich. Die Kuh wird wohl keine Milch mehr geben. Das ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten.« »Ei, ei, Metzger«, sprach Hans und strich sich die Haare über den Kopf, »wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier schlachten kann. Was gibt das eine Menge Fleisch? Aber ich mache mir aus Kuhfleisch nicht viel. Es ist mir nicht saftig genug. Ja, wenn ich so ein junges Schwein hätte. Das schmeckt anders. Allein die Würste, oh!« »Hör mal zu, Hans. Dir zuliebe will ich tauschen und will dir das Schwein für die Kuh lassen.« »Nein, wirklich, Metzger? Das ist echte Freundschaft.« Und schon übergab ihm Hans die Kuh. Als Gegenleistung ließ er sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. Hans zog weiter und war erfreut darüber, wie ihm ein Wunsch nach dem anderen erfüllt wurde. Alles lief wie am Schnürchen, fand er. Bald gesellte sich ein Bursche zu ihm, der trug eine schöne weiße Gans unterm Arm. Sie unterhielten sich eine Zeit lang, und Hans fing an, von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hatte. Der Bursche aber legte seinen Zeigefinger auf den Mund und schüttelte seinen Kopf. »Leise, Hans, mit deinem Schwein stimmt was nicht. In dem Dorf, durch das ich gerade gekommen bin, ist eben ein Schwein aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, ja, wirklich, ich fürchte, du hast das gestohlene Schwein in deiner Hand. Sie haben auch schon Leute losgeschickt, und es wäre schlimm für dich, wenn sie dich mit dem Schwein erwischen. In ein finsteres Loch werden sie dich stecken.« Dem guten Hans wurde es Angst und Bange. »Ach du Schreck, hilf mir aus der Not. Du kennst in dieser Gegend bestimmt einen Ausweg. Nimm du doch mein Schwein und lass du mir deine Gans.« »Ich muss schon verrückt sein«, antwortete der Bursche, »aber ich will auch nicht, dass sie dich schnappen.« Er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einem Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging, seiner Sorgen entledigt, mit der Gans unterm Arme weiter nach Hause. »Wenn ich's recht überlege«, sprach er mit sich selbst, »habe ich auch Vorteile bei diesem Tausch. Erstens den guten Braten, zweitens die Menge an Fett, die herausträufeln wird, das gibt Gänsefettbrot für ein Vierteljahr, und drittens die schönen weißen Federn. Die lasse ich mir in mein Kopfkissen stopfen, und darauf will ich federleicht einschlafen. Was wird meine Mutter eine Freude haben?« Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren. Sein Rad schnurrte, und er sang dazu: »Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind.« Hans blieb stehen und sah ihm zu. »Dir geht's gut, wenn du so lustig beim Scherenschleifen bist.« »Ja, mein Lieber, das Handwerk hat einen goldenen Boden. Ein richtiger Schleifer wie ich ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet. Aber wo hast du die schöne Gans gekauft?« »Die habe ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht.« »Und das Schwein?« »Das habe ich für eine Kuh gekriegt.« »Und die Kuh?« »Die habe ich für ein Pferd bekommen.« »Und das Pferd?« »Dafür habe ich einen Klumpen Gold so groß wie mein Kopf gegeben.« »Und das Gold?« »Ei, das war mein Lohn für 7 Jahre Arbeit.« »Du hast dir jederzeit zu helfen gewusst. Dann tu es auch jetzt, in dieser Stunde«, sprach der Schleifer gewitzt. Aber Hans war ratlos. Aber wie soll ich das anstellen? Du musst ein Schleifer werden, wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts als ein Wetzstein. Das andere findet sich schon von selbst. Schau, hier habe ich einen. Der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollst du mir aber auch nichts weiter als deine Gans geben. Willst du das? Wie kannst du noch fragen? Ja, natürlich. Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Dann habe ich wie du immer, wenn ich in die Tasche greife, Geld in der Hand. So wie du es gesagt hast. Was brauche ich mich da länger, um die Zukunft zu sorgen? Und Hans reichte ihm die Gans und nahm dafür den Wetzstein in Empfang. Nun, sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen, schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf. Da hast du noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sich's gut schlagen lässt und du alte Nägel gerade klopfen kannst. Nimm ihn und heb ihn ordentlich auf. Hans lud beide Steine auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchteten vor Freude. »Ich muss in einer Glückshaut geboren sein. Alles, was ich wünsche, trifft bei mir ein wie bei einem Sonntagskind.« Aber weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er müde zu werden. Auch plagte ihn der Hunger, da er alle Vorräte auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh verputzt hatte. Er konnte nur noch mit Mühe weitergehen. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da musste er daran denken, wie gut es wäre, wenn er die Steine nicht mehr zu tragen bräuchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ausruhen und mit einem frischen Schluck Wasser zu Kräften kommen. Die Steine legte er bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Dann wollte er sich zum Trinken bücken, stieß die Steine versehentlich ein klein wenig an und, oh je, beide Steine plumpsten hinab in den Brunnen. Aber was war das? Hans sprang vor Freude auf, als er die Steine mit seinen Augen in der Tiefe hatte versinken sehen. »Einen so glücklichen Menschen gibt es nicht noch einmal unter der Sonne!« Mit leichtem Herzen und frei von aller Last lief und sprang er nun weiter, bis er daheim bei seiner Mutter ankam.